Wie oft kackt dein PC in letzter Zeit noch ab, Christian? Ja, hier und da schon noch. Hast du davon berichtet? Nee, noch nicht. Mein PC hat jetzt die Angewohnheit, dass er einfach abstürzt. Falls ich plötzlich mal weg sein sollte, einfach, ja, einfach ignorieren. Einfach weiterreden. Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Doktoren, die Monster- und Genrefilm-Podcast eures Vertrauens, wo sich das schwarze Reptil und Mara vom Planeten Manusa gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und mir wie immer live zugeschaltet ist der Philipp. Hallo und ich bin nicht alleine. Der Philipp ist nicht alleine zugeschaltet. Wir haben noch zwei Gäste am Start. Stellt euch doch bitte mal vor. Übernehmt es doch mal selbst. Also hallo, ich bin Nils und wir können uns ja zur Vorstellung auf die letzte Folge verweisen, die wir mitgemacht haben. Oder wir stellen das uns einfach nochmal vor. Können wir auch. Weißt du nur, wo es die Folge war? Welcher Film das war? Ja, das war Trog. Genau. Trog. Ich habe gestern noch mal reingehört, weil ich noch mal wissen wollte, was ihr für Spielchen am Anfang gemacht habt. Fiese Spielchen. Ich habe mich jetzt vorbereitet. Nein, habe ich nicht. Oh. Hast du den IKEA-Katalog durchgelesen? Genau. genau. Ich lebe in Berlin und ich mache mit Markus einen Podcast, der heißt Futur 2. Und wenn ich nicht mit Markus einen Podcast mache, dann mache ich mit Britt-Marie einen Podcast, in dem wir Klatsch und Tratsch austauschen und der heißt Hot Pink. Genau. Nice. Du hast gar nicht gesagt, wie alt du bist. Ja, da muss man jetzt die alte Folge nochmal nachhören. Natürlich bin ich genauso alt wie du, Markus, nämlich 29. Ach, danke. Ja, ich bin Markus, ich bin 29 plus X und mache mit Nils den Futur 2 Podcast, wo jetzt schon, also jetzt vor einigen Wochen ist mal wieder eine Folge erschienen, aber ansonsten, ja, ich kann ja mal hier publik machen, dass wir eigentlich, Nils und ich eigentlich heute unsere Halloween-Folge aufnehmen wollten. Ja, aber dann habe ich so ein bisschen gepusht, weil ich gerne mit euch jetzt hier über den Film, über den wir gleich sprechen werden, sprechen wollte. Und dann haben wir uns dazu entschieden, die Halloween-Folge sein zu lassen, weil Nils nämlich demnächst im Urlaub ist und das dann vor Halloween nicht mehr klappt. Und deswegen sind wir jetzt hier. Um euch zu beruhigen, diese Episode wird sehr nah an Halloween veröffentlicht. Sehr schön. Also könnt ihr das als quasi Halloween-Episode sehen. Und es ist auch ein bisschen gruselig. Und ein bisschen okkult. Ja. Oh ja. Und sehr verstörend. Es ist psychosexuell. Ja, das ist sehr, sehr guter Begriff. und psychosexuell wird der Film Layer of the White Worm oder wie er hierzulande hieß, Der Biss der Schlangenfrau von 1988. Nicht zu verwechseln mit dem Kuss der Spinnenfrau. Den Film gibt es nämlich auch. Nach dem habe ich auch gesucht. Das ist aber ein völlig anderer Film. Ich habe nach dem Kuss der Schlangenfrau gesucht und den gibt es nicht. Ja, also definitiv noch Schlangenfrauen, dann findet man den. Wobei es gibt noch ein paar andere britische Schlangenfrauen. Ich habe den Lay of the White Worm schon mal bei mir so in einem eventuellen Themenmonat drin gehabt. Weil ich habe mir gedacht, der würde sich vielleicht mit den Hammer-Film The Gorgon und eben den im Intro genannten Der schwarze Reptil, The Reptile, anbieten als Themenmonat über britische Frauen, die sich in Schlangen verwandeln. Ja, und schwarzes Reptil und weißer Wurm. Du kannst einfach auch nur britische Frauen sagen. Hey! Oh! Schatzfeier. Naja, aber aus Großbritannien kommt doch auch dieser eine Verschwörungstheoretiker, der an die Reptilienmenschen glaubt. Oh, der den Dinosauroid gemacht hat. War das denn der Brite? Weiß er nicht. Nee. Es gibt da tatsächlich so einen Verschwörungstheoretiker. David Icke oder so? Kann ich da jetzt nicht? Sir David Icke. Google mal nebenbei. Der David Icke. Oh, nicht, dass wir hier Rufmord begehen. Sir David, genau. Lord of Ike. Ich wollte jetzt hier nach Lord of Ike suchen und da kam gleich mal Lord of Ikea. Das passt heute ja dann auch wieder ganz gut dazu. Ja. Ja, David Icke. David Icke. Ehemaliger Fußballer. Und jetzt Verschwörungstheoretiker. Ja, Ike Ikea. Philipp, du hast das schon gesagt. Ich glaube, wir sollten traditionell mit unseren Aufwärmspielchen beginnen, wenn wir schon mal wieder Gäste da haben. Aus dem Grund habe ich mein altes Handy raussuchen müssen, weil in meinem neuen Handy habe ich die ganzen Bilder nicht in einem Ordner drin für unser Spiel. Das Spiel läuft so ab, ich werde Markus, Nils und Philipp als hat über drei Runden immer einen Namen nennen und die drei müssen sich darauf einigen, ob es sich bei den Namen um ein Produkt aus dem IKEA-Katalog oder um eine Kreatur aus dem Ultraman-Universum stammt, der Tokusatsu-Serie, die seit 1966 über japanische TV-Bildschirme flimmert. Und Nils hat sich vorbereitet, hat er gesagt. Das war eine Lüge. Ach ja, wo steht auf dem Spiel, Philipp? Ein Bier. Immer noch kein Kasten. Und wir... Okay, so. Der erste Name. IKEA oder Ultra? Boarstadt. Boar. Boarstadt. B-O-A. Und dann S-T-A-T. S-T-A-D. S-T-A-D. Ja. Boa wie die Schlange. Und dann S-T-A-D. Kann ich den Begriff in einem Satz gehört? Einen Satz gehört haben? Philipp ist sich nicht sicher, ob Boarstadt ein IKEA-Produkt oder ein Ultraman-Monster ist. Ich sage IKEA. Ja, würde ich ehrlich gesagt auch tendieren. Ja. Ich sage auch IKEA. Ich glaube, du hast da, du versuchst, willst uns dahin das Licht führen. Ja, nee, aber ich glaube, das ist sowas fürs Bad. Irgendwas fürs Bad, das hört sich so. Das ist so ein kleiner Halter für Handtücher. Nee, jetzt, ich habe ja jetzt dank dir ein bisschen Schwedisch gelernt und das müsste man doch jetzt. Das ist Sächsisch. Hast du gerade also, nein, Buh-Stott. Ja. Gott, hoffentlich auch nicht. Genau, das hoffe ich auch sehr. Boarstad, würde ich sagen. Ja, Markus, ohne dir zu nahe treten zu wollen, das hat sich gerade ein bisschen angehört, dass er jetzt einen Schlaganfall hat. Du wolltest nicht zu nahe treten, du bist aber. Ich bin, es tut mir leid. Du hast natürlich vollkommen recht. Boarstad ist ein IKEA-Produkt und zwar so ein Sideboard. Mm. Oh, ein gar nicht mal so Sideboard. 399 Euro. Naja. Okay, ein Punkt für euch, ein Punkt für euch. Bestimmt war das Massivholz, bevor es zu Pressbaumladen geschreddert wurde. Als nächstes hätten wir Roland. Wie Roland ohne D. Wie Roland ohne Roland D. Roland Koch. Roland Emmerich. Roland Emmerich. Also ich würde spontan sofort auf Ultra gehen, aber das könnte so verarsche sein. Roland, als hätte einer dann einfach irgendwie es D nicht aussprechen können, anstatt Rodan dann einfach Roland. Ich bin auch für Ultra. Ihr hättet gesagt, das D nicht aussprechen können, deswegen anstatt Roland. Also ich würd auf Ultra gehen. Ganz spontan. Ich schließe mich an. Ja. Das sind gute Gäste, da ist man sich schnell. Ja. Das geht ja am Schnürchen. Jetzt müssen wir bloß noch recht haben. Sag, jetzt müssen wir nur noch recht haben, aber keine Sorge, ihr habt recht. Ja. Roland sieht aus wie ein. Yes. Der ist ja süß. Das sieht ja entzückend aus. Ach, ist der süß. Ein bisschen wie Tiffy. Geht schon in Richtung Muppet, oder? So eine Echsenkreatur mit ein paar rangeklebten Federn. Also so ein Plüsch am Kopf. Also von weiter weg schaut er aus, als wäre er in einem Badeschwamm drin, aber es sind tatsächlich Federn. Okay, ihr habt bereits gewonnen. Ich muss Auto sprechen. Kriegt ein Bier. Jetzt müssen wir perfekt bleiben. Auf geht's. Aber macht ihr die Runde voll. Muss nur was suchen. Noch einen, den wir noch nicht benutzt haben. Einen Namen. Und da nehmen wir doch. Jetzt macht das aber spannend. Ah, wie spricht man das aus? Lovmos, also wie Love, Liebe auf Englisch und dahinter noch M-O-S. Also vielleicht Lovemos oder Lovemos. Lovemos. Oder Spanisch. Lovemos. Lover. Lovo, Loves, Lovemos. Lovemos. Also vom Gefühl her ist es so kompliziert für Ultra. Das kann man nicht gut schreien. Lovemos. Lovemos. Lovemos. Da geht's eigentlich sogar fast. Lovemos. Was, wenn wir es auf ein Konsonanten endet, immer nur U hinten dran hängen, dann hört sich das immer japanischer an, ja. Das haben wir, wenn wir in Japan waren, auch gemacht, wenn wir eben dann einen englischen Begriff benutzt haben, haben wir das dann probiert, so auszusprechen, weil es die Japaner aussprechen würden, weil die sich dann leichter tun. Die Erfahrung habe ich inzwischen auch mit chinesischen Arbeitskollegen gemacht. Wenn die miteinander Englisch sprechen, verstehen sie sich. Wenn wir zu denen Englisch sprechen, verstehen sie es nicht. Wir haben ja auch unsere Dialekte und Akzente. Das verstehen wir untereinander und die verstehen ja ihr Englisch auch untereinander. Oder dann, wenn es die Zwischenkommunikation dann auf Englisch wird, dann schwieriger. Okay. Lovemos. Lovemos. Ich wäre trotzdem bei IKEA. Ja, Markus, was meint ihr? Habe ich spontan auch gedacht, ja. Dann schließe ich mich auch an. Ihr sagt IKEA und damit habt ihr diese Runde nicht perfekt gemacht. Lovemos ist ein Roboter. Gott, das sieht aus wie aus Futurama. Ja, es ist. Ich kann ja gar nicht einschätzen, wie groß der ist. Ja, es hat gewisse Doctor Who-Anleihen, ja. Schaut ein bisschen aus, wie. Wisst ihr, als der VW Beetle rausgekommen ist? Das war ja so ein bisschen abgerundete Version vom Käfer. Und das schaut ein bisschen aus wie so die Daleks plus abgerundet. Oder es hätte der Dalek mit einem. New Daleks. Mit einem R2D2. Ein Lovechild gehabt. Meinst du wirklich, es war ein Lovechild? Wenn die Daleks im Spiel waren, vermutlich nicht. Ich weiß nicht viel über Doctor Who, aber ich glaube, dass die sehr unangenehme Gesellen sind. Überwiegend. Überwiegend unangenehm. So, warum machen wir so häufige Doctor Who-Referenzen? Das werdet ihr dann gleich erfahren. Nachdem der Philipp die Handlung des Films Bis der Schlangenfrau zusammengefasst hat. Darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Der junge schottische Archäologe Angus Flint macht einen eigenartigen Fund in der Prärie von Derbyshire. Auf der Farm der Trench-Western findet er die Überreste eines riesigen reptilartigen Schädels. Was er sonst noch findet, ist vor allem Gefallen an Mary Trent. Ausgerechnet in dieser Gegend gibt es auch eine Legende, laut der ein Ritter eine gigantische weiße Schlange erschlagen haben soll. Ein Nachfahre dieses Ritters, Lord James Dampton, hat auch ein Auge auf Marys Schwester, Eve, geworfen. Kurz nach der Entdeckung des Schädels werden auch noch Hinweise auf den Verbleib der seit einem Jahr verschwundenen Eltern der Schwestern gefunden. Eine erneute Suche bleibt allerdings vorerst erfolglos. Viele große Neuigkeiten also. Diese Neuigkeiten wecken auch das Interesse der mysteriösen Lady Sylvia Marsh, die kurzerhand den Schädel stibitzt. Bei einem Besuch der Lady wird James schon misstrauisch. Es gibt immer mehr Indizien für ihn, dass die Legende der weißen Schlange nicht nur eine Legende ist. Anfangs denken Angus und die Mädels noch, der Adelige hätte den Verstand verloren. Doch nach einer Vision von Eve und weiterer chaotischer Vorkommnisse glauben sie ihm. Dummerweise wird Eve von der Lady, die sich als Schlangenmensch entpuppt, hypnotisiert und entführt. Bei der darauf folgenden, nennen wir es, Rettungsaktion, taucht Mama Trent als Schlangenmutant auf und macht einen zwiespältigen Abgang. Zu einem Überfluss hat die sowohl blau- als auch kaltblütige Lady auch die Polizei in ihrem Bann und bekommt so die zweite Trent-Schwester in ihre Krallen. Fänge. Erst durch das beherzte Eingreifen von Angus in voller Montur mit Schottenrock und schlangenbeschwörendem Dudelsack bewaffnet, können die Mädels gerettet werden. Die Lady selbst endet als Futter für ihre Schlangengottheit, die kurz später Bekanntheit mit einer Splittergranate macht. Möglich war Angus Heldenmut, weil er sich vor seinem Angriff ein Antitoxin gespritzt hat und so auch nicht zu einer Vampirschlange mutieren soll. Warte, was? Das Zeug war gegen Arthrose? Arthrose, ja. Und Arthritis. Bam, bam, ja. Bam. Egal, nehmen wir so. Nee, ist nicht das Gleiche. Nee, schüttelt den Kopf. Tja, da hat die Arthrose-Spritze, oder war es eine Arthritis-Spritze? Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Eins, es war auf jeden Fall kein Antitoxin. Ja. Oh. Cliffhanger. Ja, der edelsten Art. Okay, so wie ich das richtig verstanden habe, haben Markus und ich den Film schon zuvor gekannt und Philipp und Nils, ihr seid da quasi jungfräulich. Unbeleckt. Jungfräulich rangegangen. in unsere Falle getappt. Ja. Oder was heißt Falle? Also, ich würde sagen, der Biss der Schlangenfrau, Lair of the White Worm, ist ein sehr ausgefallener Film. Denn er stammt aus der Feder und aus der Filmografie. Aus den Fängen, von Ken Russell, einen berühmt-berüchtigten Filmemacher, der nicht vor nackter Haut und exzentrischen Bildern zurückschreckt. Das ist die Untertreibung des Jahres. Ken Russell hat zum Beispiel solche Filme gemacht wie The Devils, was zur Renaissance-Zeit spielt. Glaube ich. Er hat auch, was vermutlich noch bekannter ist, den Film Tommy gemacht, diese Rockoper für The Who, die auch die ich nur von Ausschnitten kenne und von der ich dann ja okay, es ist die Handschrift ist zu erkennen. Markus, hast du davor schon andere Ken Russell Filme gesehen? Ja, jetzt fällt mir nur der Name nicht ein. Ein Film, über den ich schon lange mal einen Podcast machen will. Wie hieß der? Also es geht irgendwie darum, dass ein Mann in so einen Sensory Deprivation Tank steigt und dann irgendwie in andere Dimensionen abdriftet. Altered State. Heißt der? Ja, der Altered ist State, bei mir ja, auch auf der Watchlist, habe ich aber leider nicht gesehen. Ich muss sagen, The Devils und Lair of the White Worm, den habe ich auch gesehen. Die einzigen Ken Russell Filme, die ich bisher gesehen habe. Ein Zustand, an den ich gerne etwas ändern würde. Altered States ist, glaube ich, immer mal wieder irgendwo auf DVD zu finden, aber in der Höllentrip heißt der im Deutschen. Aber The Devils fand ich zum Beispiel total schwierig, also den habe ich nur in der Videothek gefunden. Ja, also den habe ich mal so zu sehen bekommen, dass auf einem Discord-Channel, auf den ich bin, jemand geschrieben hat, schnell auf archive.org hat den jemand in HD-Qualität hochgeladen. Und so habe ich mir den mal zu Gemüte geführt. Der ist aber bei Weitem nicht so exzentrisch wie jetzt der Film. Der ist schon fast, schon fast normal, könnte man sagen. Reden wir über den Lair of the White Worm und fangen wir da mal mit den Charakteren an, die einen so vorgesetzt werden. Mit wem sollen wir denn anfangen, Nils? Was meinst denn du? Wir können ja quasi nach der Erscheinungsreihenfolge gehen und dann würden wir mit Peter Capaldi anfangen. Ich glaube schon, ja. Peter Capaldi als Angus, aus dem Grund die Doctor Who-Referenz. Genau. Peter Capaldi hat den, lass mich nicht lügen, ich glaube der 12., 13. Doktor, auf jeden Fall vor noch nicht allzu langer Zeit. Das ist ja so 5-6 Jahre her, dass er der Doctor Who war. Der alte schottische Doktor. Der alte schottische Doktor. Das ist tatsächlich ein Doctor Who, den ich persönlich mal getroffen habe. Also da war ich 2017 in London und da ist mir auf der Straße entgegengekommen. Ich habe Hallo gesagt. Ha, geil. Und dann hat mich Corinna, also meine Freundin, gefragt, wer das war. Und ich gesagt, das ist der Typ, der jetzt der Doctor Who ist. Ich glaube, da ist er gerade der Doctor Who gewesen. Na cool. Also schaust du Doctor Who an, so. Ich habe schon mal 2-3 Folgen angeschaut. Aber das ist halt eine britische Institution, die Serie, von dem her. Ja. Ja. Und auch der Film kommt ja auch sehr britisch daher, so. jedenfalls. Sehr britisch. Überaus britisch. Und vor allen Dingen die beiden Typen sind so britisch. Apropos britisch, er ist ja auch, hat ja auch in Paddington 2 mitgespielt und da habe ich mir sagen lassen, dass das ein absoluter Banger sein muss. Ich muss ihn noch anschauen. Und wir haben ja auch ein Quasi-Monster, also passt ja auch bei uns rein. Ne? Also Paddington 2 wird seines überbordenden guten Rufes nicht gerecht. Nein. Der Film ist ganz nett. Okay, okay. Ich hab da... Aber wahrscheinlich bin ich da mit meiner Meinung auch sehr Vielleicht fehlt einfach ein Monster. Ja. Wenn Paddington 2 einfach bloß ganz nett ist, dann ist es ja auch schon mal schön. Ja, ja, ja, ich sage ja nicht, dass das ein schlechter Film ist. Eben, ich meine bloß im Internet... Also keine 4 plus Sterne bei Letterboxd, sondern du weißt, vielleicht 2 bis 3. Im Internet, da gibt es nur... Der Film ist der beste und der Film ist der schlechteste. Es gibt ja immer nichts dazwischen. und Marc. So, reden wir doch lieber weiter über den besten Film. Ja, den besten Film aller Zeiten. Bei dem Peter Capaldi eine Sturmfrisur sondergleichen hat. Er ist ein Archäologe und ich finde auch, er erinnert mich in dem Film an einen bekannten anderen Film- und Serienarchäologen. Erinnert mich irgendwie an Daniel Jackson aus Stargate. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht, wie der das erste Mal reingekommen ist mit seiner Brille vor allem. Genau. Und mit dem einfach ein bisschen verdruften und daddeligen Blick, den er immer so hat. Er ist eher so der knuffige, Stargate dann wirklich aus dem Film. Also James Spader. Von James Spader, ja. Also die Ähnlichkeit habe ich auch sofort. Und er ist ja auch Schotte und das spielt ja wohl auch eine Rolle. Also ich meine, er heißt Angus. Ich kann mir keinen schottischeren Vornamen vorstellen als Angus. Richtig. Und wahrscheinlich Scott vielleicht. Habe ich da aber auch so die Zwischentöne nicht verstanden. Scott. Aber ist schon, Scott ist zu weit verbreitet, heißt er. Ich habe da, glaube ich, die Zwischentöne nicht ganz raushören Scott können. Scott hat er gesagt. Wie weit das dann, ja, nein, im Film. Wie weit das eine Rolle gespielt hat, dass er Schotte ist. Ich meine, gut, am Ende spielt es nochmal eine sehr große Rolle, weil nämlich als Schotte hat man immer eine Handgranate unterm Kilt. Natürlich. Du hast die versteckt. Nein, ich meinte natürlich, dass er natürlich Dudelsack spielen kann. Und es gibt irgendwann mal eine abfällige Bemerkung über seine schottische Herkunft vom natürlich englischen Lord, den wir dann irgendwie als nächstes besprechen. Da mal nur eine kurze Frage, habt ihr den Streifen im Originalton oder gedubbt angesehen? Nee, im Originalton. Auf Englisch, ja. Also ein paar Mal hat er schon heftig geschottelt. das ist kein Witz, also ich als Native Speaker, auch bei dem Gemurmel, das die Mädels teilweise beieinander hatten, ich habe mir dann, weil ich es nicht auf die Reihe bekommen habe, einen Untertitel mit einzufügen bei dem Streifen, dann so ein Transkript gesucht, weil ich dann in ein, zwei Szenen einfach nochmal nachlesen wollte, weil ich mir nicht ganz sicher war, was die da rausgenuschelt haben. Ich weiß, ein bisschen war es vielleicht an ein, zwei Stellen auch der Ton, weil der nicht so überragend war, aber huiuiui. Aber Philipp, das war genau das. Ich habe einen englischsprachigen Podcast gehört und die haben genau das Gleiche gesagt. Dann bin ich das nicht verstanden haben. Also. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich alle Dialoge hätte nachvollziehen müssen. Ja, aber manchmal denkt man dann so, ach ja, das klang jetzt so, als ob da ordentlich Wortspiel drin ist. Und dann dachte ich, dann lese ich das lieber nochmal. Und das war eben schon in den ersten 10 Minuten. Und ich dachte mir nicht, dass die jetzt irgendeine wichtige Exposition hier haben. War es natürlich nicht. Aber vielleicht hat, also den Regenbogen-Twist habe ich, glaube ich, erst beim zweiten Mal so richtig verstanden. Ja, das waren so ein bisschen unter. Die beiden Frauen haben auch die ganze Zeit so geredet. Also ich meine, die eine Schwester ging ja, also Eve ging halbwegs. Aber wie hieß die andere? Mary. Mary. Und Mary. Mary. Und die ist natürlich. Ja als nächstes aufgetaucht. Maria und Eva. Ja. Mary, die ist jetzt praktisch der zweite Charakter. Okay, machen wir es so. Mary, Sammy Davis als Mary Trent. Hat eine furchtbare Stimme. Ich mochte sie irgendwie. Also auch die Stimme, ich weiß nicht warum. Ja. Ich fand sie auch einen ganz interessanten Charakter. Das ist doch der Tomboy, oder? Mary, die zweite. Ja. Genau, ja. Ja. Ich fand die total sympathisch. Ich weiß nicht genau, wofür sie da war in diesem Film, aber sie war extrem. Also ich fand sie sehr viel sympathisch. Damit beide Männer ein Love Interest haben. Ja, aber dieses Love Interest ist mir auch erst irgendwie 5 Minuten vor dem Ende klar geworden. Also das war so gar nicht überzeugend gespielt. Also wie das andere ja auch nicht. Also weiß nicht. Ja, und das andere war ja kein richtiger Love Interest, da wollte er nur so ein bisschen. Ja, genau. Schöcker, schöcker. Mehr so einseitig. Genau, die andere Schwester ist die Eve Trent, gespielt von Catherine Oxenberg, Tochter einer jugoslawischen Prinzessin. Sie hat zweimal Prinzessin Diana in TV-Dramen gespielt und ansonsten bekannt aus einer Soap namens Dynasty. Und sie war im dritten Starship Troopers-Film zu sehen. Oh. Im dritten. Es gab drei. Es gibt mehr, ja. Oh, das wusste ich gar nicht. Ich glaube, Starship Troopers 3 Marauder heißt der, wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt auf jeden Fall einen Starship Trooper-Film, der Marauder heißt. Ich glaube, das wird der. Liege jetzt aber nicht meine Hand ins Feuer. Die war halt hauptsächlich da, dass sie entführt werden kann. Hm. Ich sag mal, das war die Damsel. Damsel in Distress. Ja, und eben im Gegensatz zu unserem Tomboy Mary, mehr so die konventionell attraktive Blondine. Normschön. Ja, mit so einem, vor allem auf dieser Party da, mit dem Kleidchen, das sie da anhatte. Augenfreundlich. Beides hübsche Damen, aber wie schon gesagt, die mir jetzt so die... konventionelle Schönheit. Ja, sie ist dann auch die dann das erste Mal... Visioniert? Ich sag mal so... Ja, genau. Also wir haben die Szene, in der die Lady Sylvia, über die wir gleich sprechen werden, die Lady Sylvia hat diesen Schädel gestohlen und dabei konnte sie sich es nicht nehmen lassen, ihr Gift gegen ein Kruzifix zu spucken. Und Eve kommt dann nach Hause und die kann dann natürlich nichts anderes tun, als diesen grünen Schleim, der am Kruzifix ist, anzufassen. Und das leitet dann die Szene ein, bei der ich mir dann gedacht habe, nachdem die gekommen ist, es ist ein Film für mich. es ist ein Ken Russell-Film, ja. Phantasmagorisch wird es dann. Das ist ein schöner Ausdruck. Philipp, mach Notizen. Ich weiß gar nicht, ob der zutrifft. Ist egal. Das ist wirklich ein tolles Wort. Das Wort aber so habt ihr verstanden, was da jetzt genau damals bei den Römern passiert ist? Also es gab diesen einen Kaiser. Mhm. Dann hatte der eine Affäre mit dieser Schlangengöttin oder Priesterin. Mhm. Und was war jetzt mit den Christen und den Nonnen? Die wurden von Typen mit Sperrdildos vergewaltigt und ja. Aber waren denn die Römer jetzt alle auch Anhänger des Schlangengottes? Vielleicht. Wenn sie so ein Mosaik basteln, in dem diese Schlange so schön dargestellt wird, werden sie der wahrscheinlich nicht negativ. Da war aber Britannien auch schon christlich. Also das war schon im christlichen Römischen Reich quasi. Jetzt bring ja keine Logik oder Historik hier mit rein, okay? Ja. Naja, das Ganze beruht ja, der Plot beruht ja so grob auf dieser Story von Bram Stoker, The Lair of the White Worm, von dem ich jetzt auch nur gehört habe, dass es eines seiner schlechteren Bücher ist. Ja, das habe ich auch gelesen, dass das ziemlich verrissen wurde. Ich habe mir die Handlung mal zusammengelesen, Spoiler für das Buch, das über 100 Jahre alt ist, zum Schluss lassen sie einen Drachen steigen, in den der Blitz einschlägt, der dann die Schlange tötet. Oder irgendwas dann in die Luft jagt und die Schlange tötet. Also ich habe mir das so durchgelesen, hat relativ wenig mit dem Film zu tun. Und Ken Russell hat auch gesagt, dass er hauptsächlich so den Namen haben wollte und sich dann mehr auf diese Folklore-Geschichte des Lambton Worms, über den werden wir dann auch noch weitersprechen, mehr so auf den berufen. Und mehr oder weniger hat er eine Fortsetzung zu dieser... Ja, wie heißt das immer jetzt inzwischen? A Legacy Sequel. Das war. Oh. Genau, dass er quasi ein Legacy Sequel von dieser Lambton Worm Geschichte gemacht hat. Okay. Wir haben noch zwei Charaktere, über die wir reden sollten. Vor allem einen. Machen wir die zweite männliche Hauptfigur. Wir haben nämlich nicht nur zwei schöne Frauen, sondern auch zwei schöne Männer. Und, und gerade... Ja, soweit würde ich... Hot. Ja, ich weiß nicht. Aber und, ja, der jugendliche Hugh Grant. Ja, ein dreamy Hugh Grant. Ein dreamy Hugh Grant, bevor er sich die Augenbrauen gezupft hat. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Aber das ist der Natural eben, Look. Eben, ist ja. Auf jeden Fall. Ja, Hugh Grant in einer seiner ersten Rollen als Adeliger, eine Rolle, die zu ihm passt. Mhm. Also Hugh Grant hat ja hauptsächlich in den 90ern und frühen 2000ern hauptsächlich durch romantische Komödien seine Erfolge gemacht. Und in den letzten paar Jahren hat er dann auch so in ein paar Guy Ritchie-Filmen mitgespielt und auch den Dungeons and Dragons-Film, wo er dann mehr so... Der spielt jetzt immer schleimige Bösewichte. Ja, ja, ja. Vielleicht nicht direkt Bösewicht. Ja, aber das steht ihm. Das kann ja fantastisch. Das passt ja. Ideal. Das bei Paddington 2 ja übrigens auch. Da ist ja nicht nur Peter Capaldi drin. Ich glaube, Peter Capaldi auch eher in einer Nebenrolle. Sondern hier Hugh Grant spielt den Hauptantagonisten. Ah, okay. Und auch so wahrscheinlich so ein Überraschungs... ja. Genau. Ja, weiß ich nicht. Aber da ist er halt auch der schleimige Bösewicht. Ja, ja. In Wonka hat er einen sehr lustigen Grumpy Oompa Loompa gespielt. Ja. Das war auch eine sehr, sehr witzige Rolle, die er selber bisher gehasst hat. Nachvollziehbar. The Gentleman von Guy Ritchie, da spielt er fantastisch. Der eine, wie hieß der andere Film mit Jason Statham, den er dann danach gemacht hat, da spielt er auch mit und ist hauptsächlich, wie ich einen Hugh Grant in der Rolle sehenswert. Ansonsten so ein bisschen so lala. Aber wie schon gesagt, der Dungeons and Dragons Film, das war super, also Hugh Grant, jetzt für mich, der normalerweise weniger romantische Komödien anguckt, wollte so Hugh Grant, ein Schauspieler, den ich dann nur so nebenbei vom Sehen her halt kannte und mich weniger mit ihm auseinandersetzte, aber hey, vielleicht sollte ich mir trotzdem mal noch Bridget Jones nochmal angucken. Da sagt man doch auch immer schon, er hat den Sprung ins Charakterfach geschafft. Ja, auf jeden Fall toller Schauspieler. Spielt das jetzt aber auch wieder, also genau eigentlich das mit schleimiger Bösewicht, da machst du einen kleinen Twist, dass er der Bösewicht ist und das passt trotzdem. Ja. Wirklich sympathisch ist er eigentlich nie. Das soll er aber, glaube ich, auch überhaupt nicht sein. Nö. Er soll halt so sehr britisch sein. Ja, sehr britisch. Oh ja, so britisch. Und eben der Adelige. Und also ich habe mir bei seinem britisch, also der hat einen wunderschönen britischen Akzent, der aber teilweise so britisch ist, dass auch wieder schwer zu verstehen ist. seine Augen. Die kommen hier in dem Streifen. Ich glaube, hier kann man sogar Englisch sagen, oder? Also vor allem gegenüber Englisch. Ja, stimmt. Sehr englisch. Ja, sehr Porsche. Oh my. Seidenbettwäsche, sage ich nicht. Es hat bei mir auch eine Weile gedauert, bis ich kapiert habe, dass er anscheinend Offizier ist. Oder warum trägt er diese Uniform? Das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, er ist Pilot, weil er in den Flieger eingestiegen ist. Aber dann war es ein Privatjet und er hat sich nicht in das Cockpit gesetzt. Da dachte ich mir, was? Ja, eben, das war ja auch nur so ein Traum. Was doch passiert ist, das ist ja... da müssen wir aber auch noch ausführen. Gerne. OMG. Reden wir noch über unsere letzte Hauptfigur, was auch gleichzeitig eins der Monster des Films ist, die Lady Sylvia Marsh, gespielt von Amanda Donahoe. Die hat in Ken Russell Filmen wie Rainbow und... Castaway mitgespielt an der Seite von Ken Russells Lieblingsschauspieler Oliver Reed und ironischerweise, oder was heißt zufälligerweise auch, in Starship Troopers 3. Oh Mann. Also, wenn man Paddington 2 und Starship Troopers 3 anschaut, hat man eigentlich schon das komplette Cast gesehen. Es sind anscheinend die... Ja, ich glaube, wenn man die beiden Filme irgendwie verschneidet, dann kommt auch so etwas wie Layer of the White Worm raus. Sylvia Marsh, die böse Schlangenfrau. Ich habe mir notiert, sie kommt mir vor wie eine R-Rated-Version eines Bösewichts aus einem 90er-Jahre-Disney-Zeichentrickfilm vor. Herrlich böse. Das Ganze hat sowieso sehr viel von Disney. Plus Sex. Ja. Herrlich böse, herrlich horny und horny dann auch im doppelten Sinne. Und modisch auf dem letzten Stand, auf dem letzten Stand, finde ich. Also war kurz davor, noch eine Präsentation zusammenzuklicken von allem, was er anhat in dem Film. Also von zum Outfit passenden Sonnenbrillen. Oh ja. Also die Präsentation wäre dann praktisch zum Ende hin immer knapper geworden. Ja. Ja, bis das nur noch blaues Make-up übrig geblieben wäre. Wo genau. Es sich von oben bis unten eingehüllt hat und von dem ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das jetzt im Film dann ihre reptiloide Haut darstellen soll oder ob sich die Sylvia Marsh im Film einfach blau geschminkt hat. Soll das blaue Schminke sein oder soll das eine Verwandlung sein? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, ich meine, es wird ja schon angedeutet, dass sie tatsächlich so ein Schlangenwesen ist. Ne? Also das heißt angedeutet. Es wird vielleicht, da muss man zwischen den Zeilen lesen. Gift und ihr wachsen halt diese Vampir-Schlangenzähne. Sie hat einmal so und die hat diese Pupillen, Augen. Ja, die Schlitzpupillen. Mhm. Ja. Genau, das hat auch eigentlich nicht so aber viel Sinn was ergeben. Was für Farbe sprechen würde, ist, dass sie da eine Kulthandlung begeht am Schluss. Und dass er einmal irgendwie auch abkürzt und sagt, ja, okay, jetzt mit der Kulthandlung, Hauptsache der Wurm wird gefüttert oder so. Also, vielleicht hat sie sich dafür vorbereitet. Da kam der Elfenbein-Dildo nicht mehr zum Tragen. Nee, genau. Dankbarerweise. Also, man hatte da zuvor schon mal so welche rumstehen sehen und sie hat einmal so in der Hand gehabt, wo man jetzt dann vielleicht noch annehmen könnte, ja, das ist irgendein Kunstobjekt, das vielleicht rumsteht und soll dann so ja, phallusartig eben aussehen, aber im Finale sieht man, nee, das ist tatsächlich so die Hatten nicht die römischen Soldaten auch so ein Strap-on-Ding drum? Ja, der Kultur, der Strap-on für sie, der Elfenbein-Strap-on. Ja, die Nonnen wurden da ja auch drauf aufgeschmissen. Ja, genau. Ja. Und bei der Hypnose hatte sie auch einen, als sie die das sind ja welche so im Nee, das waren, glaube ich, Speere, auf denen man die Nonnen aufgespitzt sind, okay. von den Visionen sieht. Ja, es geht ja alles so ineinander über, weißt du? Dann ist es ein Zahn und dann ist es ein Phallus, dann ist es ein Speer und manchmal ist es auch ja. Alle Formen ja, der manchmal ist es übrigens auch eine Luffergurke. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber als der junge Pfadfinder da gebadet wird, hat sie so eine Luffergurke. So heißt noch diese Dinger, diese so ein Schwammding. Phallusartigen Schrubber. Ja. Ja. Also, ja, um das zu sagen, ich glaube, es sollte in den meisten Fällen Phallus sein. Okay. Also in dem Podcast, wo ich gehört habe, wird Ken Russell auch nachgesagt, dass er gerne Phallus-Symbole verwendet. Ach echt? Nein. In seinen Filmen. Nein. Das ist gar nicht aufgefallen. Also jetzt, wo du es sagst. Das war sehr subtil. Und dann habe ich mich auch gefragt, also in dem Film sind mir auch so viele Kleinigkeiten dann beim zweiten Sehen aufgefallen. Es gibt eine Szene, wo der Lord James, in der Küche steht, bei Eve, glaube ich, und dann, bevor er rausgeht, zieht er aus seiner Manteltasche eine Karotte und beißt rein. Total sinnlos. Nee, nicht sinnlos. Ist was, Doc. Ja. vielleicht nicht sinnlos, oh, ist hier irritierend. Verwirrend. Ja, braucht halt noch einen Snack. Was wollten wir denn mal ansprechen? In welche Richtung gehen wir denn zuerst? Oh, wir könnten noch über das. Also ich meine, Lady Sylvia ist ein Monster im Film, aber es gibt ja noch tatsächlich diesen riesigen Wurm, oh, ja. Der so im Keller haust. Unterm Schloss oder Herrenhaus von Sylvia ist so diese Höhle und da ist ein Loch in der Mitte und es geht gerade runter, zig Stockwerke. Und da, wenn man runterguckt, dann sieht man so einen Kopf von diesem weißen, schlangenartigen Viech, das so langsam hochkriecht, weil es Hunger hat. Und so, Chris, was ist das für ein Kryptid? Was könnte das sein? Was für ein überlebendes Urzeitriesenwesen? Also, wir wissen ja, wie dessen Schädel aussieht. ja. Dieser Schädel ist, den hat er ausgegraben und man merkt in dieser Szene schon, dass es ein Archäologe und kein Paläontologe ist. Denn, ja. Und dass die Trench-Schwestern. Ich wollte mich da schon aufregen. Ich habe in dem Moment schon beim ersten Sehen auch schon gedacht, hä, der findet jetzt, weiß ich nicht, unter anderthalb Metern Erde findet der jetzt ein Fossil. Aber es wird dann ja klar, dass es eben nicht wirklich ein Fossil ist. Kein Fossil ist, ja. Und die Trench-Schwestern meinen, ob das ein Schädel von den Steinzeitmenschen ist. Was mich paläontologisch wenig vorgebildet. Ja, also Und eben unser Angus auch wirklich fragt, ob das ein Dinosaurierkopf ist. Und er so, ja, vermutlich könnte sein. Und ich so, nö, das sieht auf gar keinen Fall aus wie ein Reptilienschädel. Es ist tatsächlich ein Kuhschädel, an den noch so Sachen rangebastelt wurden, damit es mehr nach Schlange aussieht. Eigentlich relativ leicht zu erkennen. Es sind halt noch so Sachen rangeklebt, wie so an der Seite, so diese Auswüchse, die dann sind, und eben die Zähne. Und man sieht halt ziemlich genau diese Augenhöhlen, die eigentlich, ja. Die Augenhöhlen waren ein bisschen verräterisch, ja, das stimmt. Die haben irgendwie nicht so gepasst. Es ist mir so der Vorderteil, der angepasst wurde. Schlangenschädel sind ja, glaube ich, auch sehr sparsam, oder? Ich meine mich zu erinnern, dass da irgendwie so, dass man so die Kieferknochen sowieso Bögen hat und der Rest ist aber super elegant irgendwie und sehr, sehr reduziert auf jeden Fall. Schlangen, da sie ja nicht kauen und jetzt nichts in die Hand nehmen können, sind sie ja, sie verschlingen ja ihre Beute im Ganzen. Darum brauchen sie einen ziemlich flexiblen Kiefer, den sie dann aushängen können und es dann nach vorne auseinander geht, weil auch der Kiefer so im Vorderbereich, der Unterkiefer im Vorderbereich bei vielen Schlangen gar nicht verbunden ist, sondern dass es rechts und links ein Kieferknochen ist, damit man das Maul noch weiter aufkriegt. Gut, das war jetzt bei dem Schädel sowieso nicht dabei, weil das kein Unterkiefer dabei hatte. Aber ja, Schlangenschädel ist ziemlich filigran. Filigran, ja. Ja, um dann weiter zu kommen, was ist das für ein Tier dann? Ein Salak. Ich meine, im Englischen ist Worm ja auch Drache, oder? Also kann auch Drache richtig, sein. Richtig. Ich finde, das wird vor allem durch die deutsche Übersetzung irgendwie so eine eindeutige Schlange, aber ich glaube, im Film benutzen sie auch manchmal Serpent und manchmal Snake. Und das wird ja auch erklärt, Lord ja auch mal wieder, dass das ein Missverständnis ist und dass das Wort Worm seine Abstammung woanders hat. Und dann spricht er witzigerweise das deutsche Wurm auch wieder wie Worm aus. Ja, aber es gibt ja den Lindwurm. Lindwurm, der das Drache sind auch ist. Drachen, ja. Der Tatzelwurm, was Tatzel. Auch Und das mit den geflügelten Drachen und so weiter, das ist ja eigentlich auch jetzt eher so, jetzt moderner, aber in älteren Geschichten waren die Drachen nicht unbedingt immer flugmäßig unterwegs, also von dem her. Eben. Was mich zur Geschichte des Lampenwurms bringt, die wäre aufmerksam, dieses punkige, ska-artige Musikstück da verfolgt hat und die auf die Lyrics geachtet hat, eigentlich schon erzählt bekommen hat. John Lampner ist anstelle in die Kirche zu gehen, ist er lieber angeln gegangen und da wird er noch von alten Mann ermahnt, aber trotzdem geht er angeln, dabei zieht er dann aber ein kleines Viech raus. Je nach Erzählung kann das so groß wie ein Daumen gewesen sein oder halt so groß wie eine Blindschleiche oder ein bisschen größer. Hat auf jeden Fall so diese Löcher an der Seite wie ein Neunauge. Also es werden noch mehrere schlangenartige Kreaturen reingemischt. Also es soll mehr oder weniger ausgestattet werden mit einem Neunauge mit einem Salamanderkopf teilweise. Oder es gibt da unterschiedliche Beschreibungen. Wir haben es auf jeden Fall nicht mit einer puren Schlange zu tun, auch im ursprünglichen Mythos nicht vom Lampenwurm. Tja, der alte Mann sagt ihm dann so, das, was du rausgezogen hast, das ist der Teufel, das musst du loswerden. Und John Lampner schmeißt unbedarft das Viech in einen Brunnen rein, um es loszuwerden. Und denkt dann jahrelang nicht mehr dran. Und als er dann erwachsen ist, möchte er für die Sünden und seine Taugenichtsjahre in seiner Jugend einstehen. Und was macht man damit, um mit Gott ins Reine zu kommen? Man schließt sich den Kreuzzügen an. Und während John Lampner im Kreuzzug versucht, das Heilige Land zurückzuerobern, ehrbar wie er ist, also überhaupt nicht problematisch. Deus Vult. kriecht dieser Wurm, den er vor Jahren in den Brunnen geschmissen hat, heraus und ist halt zu riesengroßer Größe herangewachsen, frisst die Ziegen und Schafe und Schweine und was halt so alles gibt dort. Der Vater von John, also der ist auch natürlich adlig, der Vater, der versucht, das irgendwie im Griff zu kriegen und die Dorfbewohner versuchen ihn auch zu töten, aber jeder, der versucht, sich mit dem Wurm zu messen, stirbt. Das geht dann so weiter, dass der Lord Lampen die Milch seiner besten Kühe immer in den Brunnen kippt, um die Schlange zu besänftigen. Das ist anscheinend auch Teil der Geschichte. Letzten Endes kommt John zurück aus den Kreuzzügen und der kriegt dann von einer Hexe oder einer Frau aus dem Wald gesagt, hey, er soll sich eine Rüstung machen, an der lauter Speerspitzen dran sind, damit er quasi wie ein Igel. Igel. Geil. Wie ein Igel ausgerüstet ist. Und er muss außerdem, nachdem er den Wurm getötet hat, muss er das erste Lebewesen, das er sieht, danach auch töten. Und da hat er mit seinen Pups ausgemacht, okay, pass auf, ich nehme eine Pfeife mit. Wenn ich den Wurm erschlagen habe, dann pfeife ich und dann lässt du einen der Hunde raus. Und der Hund, der wird dann zu mir laufen und dann bringe ich den Hund um. Ist zwar kacke, aber so gehen wir sicher, dass ich praktisch keinen Menschen töte. John schafft es, die Schlange zu töten, pfeift und sein Vater ist dann so erfreut darüber, dass er die ganze Sache mit dem Hund vergisst und dann rausstürmt. Und der John will seinen Papa nicht umbringen. Sie tun dann einfach so, als wäre trotzdem der Hund als erstes gekommen und sie bringen den Hund um. Was aber nicht hilft, weil dann die nächsten 9 Generationen seiner Familie verflucht wurden. Und an das schließt er jetzt dann quasi dann Lay of the White Worm an. Denn so wie das im Film, glaube ich, dargestellt ist, wird ein Teil des Wurms kriecht wieder zurück, weil wie ein Regenwurm gespalten ist und das dann eine Teil dann wieder das Leben anfängt oder wieder alles zurückwächst. Ich glaube, so habe ich das gedeutet. Und der hat dann eben in den letzten paar hundert Jahre da unten in der Höhle gelebt. Ein Jammer, dass man im Mittelalter noch keine Splittergranaten hatte. Ja, genau. Ja, wobei ja der Fluch der Schlangenfrau hier auch noch weitergeht. Das mit dem Biss und sowas, das ist zwar jetzt eine Neuerfindung vom Film und kommt jetzt nicht direkt aus der Folklore, aber... Und an der Stelle würde ich einfach mal so gerne die Frage in den Raum stellen, woher zum Teufel kriegt der Schotte seinen ganzen Scheiß? Ich meine, du musst erst mal einen Mongoose irgendwie aus der rechten Tasche rausziehen. Also das war ja wirklich... Oder, nee, war das ein Honey Badger oder was? Oder? Nee, das war Mongoose, ja. Die haben in der ursprünglichen Geschichte auch, kommen da auch vor, dass da mehrere Mongoose, nicht in der ursprünglichen Geschichte, im Bram Stoker Roman. Da ist sehr viel mit Mongoose wird da gemacht. Also fast inflationiert. Ich fand diese Statue wunderschön, die sie bei sich zu Hause hat. Die wird einmal in so einem Vorbeigehen gezeigt. Ja. Bei Lady Sylvia irgendwie von so einem Mongoose und einer Schlange, die sich so umwickeln und gerade im Kampf sind. Sah sehr cool aus. Ja, und da wurde das ja im Prinzip auch nur angeteasert und dann zieht er halt ein lebendiges Exemplar einfach mal aus seiner Jackentasche, kannst du nicht sagen, aus seiner Rocktasche, aus der rechten Rockfalte. Ja, der hat da so eine kleine TARDIS in seiner Tasche vorne drin. Ist mehr Platz drunter, als man von draußen denkt. Genau. Die Unterhosenfrage wurde übrigens auch geklärt in dem Film. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber was man unter einem Kilt trägt, er hat tatsächlich eine Unterhose. Ist ja langweilig. Er sitzt einmal auf der Treppe. Okay. Fand ich auch. Nach so viel Nudity fand ich das auch langweilig. Ja, ich war also ganz ehrlich, also wenn man vorher schon die ganze Zeit so Vollgas gegeben hat, wen interessiert dann zwischen den ganzen Rockfalten mal eine Sackfalte? Also, Peter Capaldi vielleicht. Vielleicht hatte der da ein Wörtchen mitzureden. Ja, dann soll er sich nicht so blöd hinsetzen. Ich hätte gedacht, der ist Schotte. Also von dem sehr unschottisch von ihm. Und weil wir jetzt schon bei meinen blöden Fragen zum Film sind. Bitte. Ein großer Teil vom Film ist ja das friendly or not so friendly Banter zwischen den Charakteren. Also dieses Gebändere, das haben wir ja kurz schon gesagt, das wird durch die extrem britischen Akzente beziehungsweise extrem schottischen Akzente phasenweise, also teilweise spricht er wieder normales Englisch und zwischendurch denkst du dir dann wieder, mir hat das Gebänder gefallen, aber irgendwie war es dann auch mal fast wie ein kleiner Fremdkörper im Film, weil es dann irgendwie so ein bisschen reingepikst war. Hat das Gebärnsere, also diese blöden Kommentare von der Seite, den Film eurer Meinung nach besser gemacht? Oder war es eher so ein bisschen... Also der Film firmiert ja auch als Horrorkomödie. Ja. Also von daher... Ja, das ist jetzt die Frage. Mit mehr Banter wäre er wohl lustiger, vielleicht nicht so diesen Höllenvisionen, den man sieht, aber so den anderen etwas übertriebenen Sachen, wie zum Beispiel der Polizist, der dann auch so ein Schlangending wird. Und ein Auge verliert. Ja, das würde dann vielleicht eher so in der Richtung mehr funktionieren und den Film dann mehr als Horrorkomödie auszeichnen. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie man in den Film reingeht und was man von dem Film erwartet. Wenn ich weiß, hey, das soll ein lustiger Film sein, das muss nicht alles bierernst sein, was hier gezeigt wird. Wobei, wenn der Film anfängt mit Peter Capaldi, der juhu, den Schädel hochreckt, weiß ich nicht. Ich habe auch gerade überlegt, ob die Erotik nicht hier und da darunter leiden würde, wenn da die Komödie noch mehr rausgeholt worden wäre. Ich weiß nicht, es ist ja auch so ein bisschen so die schlüpfrige Horrorkomödie. Also, schlüpfrig ist schlüpfrig auch so ein ist genau Wort. Das richtige Wort. Das ja. ist wirklich so ja. Spukschloss im Spessart oder so. Schlüpfrige Schlangenschloss. Oh, das ist ein guter Titel. Es erinnert mich jetzt fast schon wieder dran, wie wir damals dann über Atomic Avenger, nee, wie hieß der? Toxic Avenger gesprochen haben. Also das geht da auch in eine ähnliche Richtung. Also wir haben einen Horror, der eine Komödie ist, der dann auch noch so ein bisschen dramatische Elemente hat mit den verschwundenen Eltern und dann haben wir auch noch so einen Softporno mit dabei. Was haben wir denn noch für Elemente? Kriegen wir noch ein, zwei zusammen? Wie viele Genres geschafft wir? Creature Feature. Unsere Lady Sylvia, die erinnert, es ist zwar eine Schlangenfrau, aber das ist ansonsten ein sehr starkes Vampirmotiv, das sie trägt. Ja, das ist aber immer noch Horror. Was kriegt man denn? Ja. Oh ja, surrealer Streifen ist es auch noch, dann ist es so ein Kunststreifen. Also wie viele Genres schaffen wir noch? Ja, und es hat ja auch sowas von Folk-Horror durch diese alten Legenden an dem einen Ort und so und dieser Kult und so. Und es spielt Hugh Grant mit, also muss es ja eigentlich automatisch auch noch eine Romanze sein. Eine Rom-Com sein. Markus und ich haben ja tatsächlich Hugh Grant und Peter Capaldi so ein bisschen geschippt. Da würde dann auch das Banter reinpassen. Ja, und die allerletzte Szene, genau. Ja. Also es gab doch wohl auch mal Überlegungen für eine Fortsetzung. Das muss ich jetzt nochmal nachgucken. Das stand auch bei Wikipedia. Da war Hugh Grant vielleicht schon zu berühmt und hat dann Nein gesagt. Das kann ich mir gut vorstellen, weil... Ich mal kurz was gesucht gehabt. Hugh Grant muss wohl auch inzwischen recht peinlich berührt über seine Teilnahme an dem Streifen sein, aber das Ganze mit Humor nehmen. Also, Donahue stated that there was some talk of a sequel, but it was never made. Schade. Also ich glaube, ich glaube, Hugh Grant kann sich mehr für seine Umpa-Lumpa-Rolle schämen, wie für das hier. Letzte Frage zu dem Gebänzere. Also mir fällt kein gutes deutsches Wort dafür ein. Geplänkel? Gezeter. Oh, Gezeter. Welches Gebänzere ist doch eher was Nettes, oder? Ja. Oder? Ja. Kommt davon. Banter ist für mich immer, was sich neckt, das liebt sich. Oder so. Ja, ja. Necken. So. Nenn es doch Necken. Was fandet ihr dann so ein bisschen, also welches Gebäntere, welches Genecke, welches Gezetere fandet ihr so charmanter? Also ich habe da so eine Top 2 von meiner Seite, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Da war es zum einen mal den Polizisten, wie er mit seinem Kollegen telefoniert und den Herbegorn. Das war großartig. Es war wirklich großartig. Und schade, das andere war der Butler. Als der Lord ihm da so ein paar Fragen stellt, so, was meinst du, was wäre da besser? Und er bloß so, da komme ich davon Geschichten erzählen, du. Und ich weiß nicht so ganz, welches ich da sympathischer fand. Wenn mich nicht alles täuscht, die Stimme aus dem Funkgerät beim Polizisten, das müsste sogar Ken Russell selbst gewesen sein. Ja. Ah. Oh. Das war der Hitchcock-eske Regisseur-Cameo. Ja. Die Szene war wirklich sehr Self-insert, ja. Wenn ich an Banter, an den Film denke, so das, was du meinst, muss ich als erstes an die Szene denken, in der Angus und also in der Capaldi und Hugh Grant aufeinander stoßen auf der Party und sich dann leicht amüsiert wird, dass Capaldi Regenwürmer ist. Gepökelte Regenwürmer oder was man so, lässig eingelegte Regenwürmer ja. sind nicht jedermanns Geschmack. Das war sowieso eine, also ich meine, der Film ist eine Aneinanderreihung von Lieblingsszenen für mich, aber wie die da an diesem Buffet stehen und alles ist irgendwie so Lovecraftianisch, ja, aus allen Verhältnissen quillen irgendwie die Tentakel und Würmer und dann kommt ja von hinten auch noch so irgend so eine Frau aus dem Dorf und dann tut er ihr sowas drauf von diesem nudelartigen roten Zeug und noch so ganz viel und dann stellt sich im Nachhinein raus, ja, das ist halt die lokale Delikatesse, nämlich gepökelter Regenwurm. Also ich hab mal, wir haben mal ein Rezept ausprobiert und das war Spaghetti. Und die nicht im Wasser kochen, sondern ich weiß gar nicht, ob das bloß Rotwein war oder Wasser mit Rotwein gemischt. Und die haben sich dann ziemlich aufgesogen und hatten dann auch so eine rötlich-pinke Farbe. Und das haben wir dann auch gegessen und das hat nicht schlecht geschmeckt, aber es hat einfach mega ausgeschaut wie Regenwürmer. Vielleicht doch was für Halloween. Und da habe ich die ganze Zeit da denken müssen. Also ja, das wäre so typische Halloween-Ding. Und dann noch die geschälten Trauben, das sind Augen, Augäpfel. Das erinnert mich jetzt nur an damals, als man mit 10 Jahren oder so heimlich Unreal Tournament die ganze Nacht durchgezockt hat und am nächsten Tag gab es irgendwie Spaghetti Bolognese. Das sah dann auch aus wie die einzelnen Körperteile bei diesem super Hochgrafik aufgelösten Spiel. Ja, toll. Von 1999 oder 2000. Oh ja. Okay, zurück zum Film. Wir wollten auch mal über diese Traumsequenz sprechen, die unser Lord... Da hätte ich vorher noch eine kleine Anmerkung, was mir aufgefallen ist. Auch erst beim zweiten Sehen. Mhm. Ist euch aufgefallen, wie oft längliche weiße Dinge in dem Film eine Rolle spielen? Ja. Es fängt an mit dem weißen Gartenschlauch. Und dann denkst du am Anfang so, warum ist denn da jetzt so eine treibende Musik an dem Moment irgendwie, wo sie dann halt über den... Layer of the White Worm und du siehst was längliches Weißes, ja. Genau, und in dem Moment habe ich ja gedacht, das kann doch jetzt nicht, die wollen doch jetzt nicht tatsächlich darauf hin, dass das ja auch wie ein weißer Wurm aussieht. Aber ja, wenn dann der weiße Staubsaugerschlauch auf einmal auftaucht, dann denkst du dir, okay, das ist hier freudianisch. So, und dann steigt er in ein weißes, phallisches, längliches Flugzeug. Und in dem Flugzeug gibt es dann ja auch diese Notwasserungsübung mit dem, mit dieser Life Vest, mit dieser, wie heißen die? Schwimmweste. Und da ist ja unten dieses Bändel dran. Das ist ja auch länglich und weiß. Und da wird auch dann drauf gehalten. Mhm. Und genau. Also ich meine, das war dann nicht so, dann auch schon, weil nicht später so offensichtlich wie der Wasserschlauch am Anfang. Ich habe dann auch die Strichliste so geführt, ja. Und das waren so die drei Sachen. Also wenn man vielleicht nur diesen auf der Party diesen gigantischen weißen Wurm das mitzahlt. Aber das war dann zu on the nose. Genau. Ist mir aber auch positiv aufgefallen, der weiße Wurm auf der Party hatte so blinde weiße Augen. Und da habe ich gedacht, ja, ihr habt schon mal so ein bisschen den inneren Biologen gechannelt, weil das ist ja irgendwie dann so unter der Erde, ne? Da haben die Lebewesen, also so Grottenolme und sowas oder so Fische, die sind ja oft weiß und haben blinde Augen. Also, es hat dann schon Sinn gemacht. Von dem her wird's passen, ja. So, aber es erinnerte mich auf jeden Fall jetzt nicht an den Sarlacc, sondern an diesen riesigen Wurm, der auf diesem Asteroiden ist, weißt du? Ja. Nee, der Wurm am Kreuz in der ersten Vision, der hatte weiße Augen. Genau. Die Traumsequenzen habe ich mich gerade nochmal angeguckt. Ja, genau, es gibt ja diese Visionen, diese Schreckensvisionen, so. Und dann gibt es die eine große Traumsequenz von Lord James. Die normalste Traumsequenz, in Anführungszeichen, ist die von Hugh Grant in dem Flugzeug. Ja. Mit Stewardess Wrestling. Und dann ein, was, roter Kugelschreiber Einer oder roter Filzstift-Erektion. Der, ja, der symbolisch angehoben wird. Vorher fand ich die Traumsequenz echt, da dachte ich mir, oh ja, das ist eigentlich interessant, das können wir auch aus künstlerischer Sicht und so. Ja, ein bisschen bullig und dann einfach nur, bing, oh, komm, Dulli. Come on. Ich habe auch geschrien. Ich glaube, es war nicht come on, aber es war in dem Sinne. Es hätte ja eigentlich nur gefehlt, dass sein Butler ihm dann mit ordentlich Morningwood erwischt im Bett. Stimmt. I see the young lord is very energetic in the morning. Die anderen Versionen, die sind ja deutlich psychedelischer Natur. Ja. Alle schön mit Bluescreen gemacht. Also ich sehe das immer so als Hellfire Vision, weil im Hintergrund dann immer dieses Feuer ist und überall Blut und teilweise wirkt es dann wie ein schlechtes Musikvideo und zwar schlecht, weil oft einige Elemente kopiert sind und vor allem bei einer Vision, in der dann immer so dieser Schädel, ich glaube 2 oder 3 Mal so von oben dann so ins Bild fliegt, so zur Kamera hinzu und dann schaust du so, ich hätte es lang, wenn du das einmal machst, dann außerdem, der war so irgendwie in der oberen Hälfte des Bildes und so und dann kommt er, hä? Was mir dann noch aufgefallen ist, teilweise, glaube ich, mehr oder weniger aus Absicht, weil ja der Bluescreen auch teilweise in den einzelnen Leuten, die da rumgelaufen sind, also wo dann die Körperhälfte irgendwie dann auf einmal Hintergrund war und andersrum und also surreal auf jeden Fall, also der Traum vom jungen Lord war halt wirklich so eine irgendwo trotzdem noch mehr oder weniger logische Traumsequenz, also viel Symbolismus, da hast du dann schon verstanden, was eigentlich Phase ist. Ja. Und psychosexuell. Genau, und die anderen Visionen waren halt einfach pure Mayhem. Du hast so viel Symbolismus auf so wenig Raum reingequetscht und dann, ach, was könnte man noch ein bisschen reinquatschen, sexualisierte Gewalt, fetzt immer. Ja, Nimm da noch ein Stück, waren nicht genug. Gepfölte, nackte Nonnen, der Schädel von der Schlange. Hermaphroditismus, ganz wichtig. Also Sensory Overload vom Feinsten. Was, glaube ich, auch gewollt war, dass das einfach nur komplett, ja, Sensory Overload dich komplett überfordert mit dem Gezeigten. Was? Und das tut es ja heute noch, ne? Also ich war wirklich erstaunt, wie schockierend dieser Film ist, hier und da. Also, weil man auch mit diesem ganzen britischen Provinzialanfang überhaupt nicht damit rechnet. Also mir sagte der Regisseur nichts, ich habe da nichts in der Form erwartet oder so. Und dann bei der ersten Traumsequenz dachte ich wirklich, okay, ich bin im falschen Film, was ist denn jetzt passiert? Und ich war überhaupt nicht vorbereitet, dass mich wirklich irgendwas so derbe überrascht in diesem Film. Und das finde ich faszinierend, dass das funktioniert, also obwohl der von 88 ist. Also ich weiß dann auch nicht, wie viel Kohle da jetzt reingesteckt worden ist, weil ich kann mir auch vorstellen, auch 88 wurde das mit relativ, sage ich jetzt mal, leichten Mitteln gemacht. Du hast ja schon gesagt, es wurde viel kopiert und sonstiges. Die haben da dem Dude von dem Effektstudio einfach mal gesagt, wie viel Effekt kriegst du jetzt für 5.000 Pfund hinaus? Tob dich einfach mal vollkommen aus, gib einfach nicht 100% Gas, gibt, schalt einen Turbolader oben mit drauf und schauen wir einfach mal, was rauskommt und dann drehen wir die Farbsättigung noch ein bisschen rauf und dann wird das schon irgendwie passen, ne? Ja, also das Budget müssen anscheinend knappe 2 Millionen US-Dollar gewesen sein. Das ist jetzt kein hochbudgetierter Film. Allerdings jetzt auch, es ist eigentlich schon Low-Budget, verhältnismäßig. Also jetzt nicht super, super Low-Budget, aber ja, nicht Micro-Budget, aber das ist im Verhältnis zu Ken Russells anderen Filmen, ich glaube sowas wie Tommy oder The Devils, das ist mit deutlich mehr Kostümen und dergleichen gemacht worden und hier, das war dann ja eigentlich schon ziemlich spät in Ken Russells Karriere, da war er dann schon ein bisschen so im Absteigen, in Ast vielleicht, aber so seine bekanntesten Filme eben so wie The Devils und Alter States und sowas, die kommen, glaube ich, mehr so aus den frühen 80ern und aus dem viel Zeug, was er auch in den 70ern gemacht hat. Und den Tommy, den er gemacht hat, das war The Who-Film, also kannst du vorstellen, wie alt der ist. Ich schaue gerade noch nebenbei, The Devils war 71, die ganzen Oliver Reed-Filme, Tommy war 75, also das sind so eigentlich seine bekanntesten und vermutlich auch erfolgreichsten Filme. Das Tommy war damals 3 Millionen und das war eine Dekade zuvor, wo du noch weniger Inflation gehabt hast. Was mich bei dem Budget dann aber ehrlich gesagt wundert, wie zum Teufel haben die Autos dann hergebracht? Also wenn ich mich nicht alles täusche, das, was da die Lady fährt, ist, glaube ich, ein E-Type. Ja, sowas wird für so einen Film oft geliehen, nicht gekauft. Kinder, also auch schon 1988, weißt du, was ein E-Type ist? Keine Ahnung, ich kenne mich mit Autos nicht aus. Das ist das Auto, James Bond. Da gibt es so die zwei legendären Autos. Das ist der Aston Martin DB5, der übrigens auch affengeil aussieht. Und es gibt den E-Type. Und das ist praktisch eines von den James Bond Autos. Und das Ding mit der Zigarrenform. Das ist das Ding? Genau. Lass mich raten, der E-Type, der kommt mir so aus der Roger Moore James Bond Ära. Nee, ich glaube, den E-Type hat Sean Connery gefahren. Ich müsste mal kurz nachgucken. Ich bin mir jetzt aber auch nicht 100%. Also ich weiß, der Aston Martin DB, das ist so für mich das Bond-Auto, das Sean Connery-Bond-Auto. War dann der E-Type der sich dann in das U-Boot verwandelt hat? Nee, das war ein anderes Auto, oder? Da muss ich jetzt selber mal gucken. Der Folge, die wir wahnsinnig viel recherchieren, während wir aufnehmen. Weißt du eigentlich, wie beschissen das zum Schneiden wird, Philipp? Es tut mir leid, du hast das auch schon gemacht. Ja, war mehr als einmal, es tut mir leid. Das war im 1969er. Absolut geile Kiste. Und naja, also wenn es jetzt keine Autofans außer mir gibt, dann egal. Geiles Auto, egal. Ja. sehr, sehr schönes Vehikel, ja, ich stimme dazu, aber ich kenne mich trotzdem wenig aus. Was auch mit Autoteilen zu tun hat, ich habe gelesen, dass unser weißer Wurm, von dem der Kiefer eigentlich so die Kofferraumhaube von dem VW Käfer war. Der Oberkiefer. Der Oberkiefer, ja. Mhm. Hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht erkannt. Das heißt aber, der muss dann relativ groß gewesen sein. Also die haben nicht nur so ein, theoretisch hätte man ja auch so ein kleineres Modell davon bauen können, so wie das angelegt war am Schluss. Der Wurm kam ja nie richtig raus. Naja, man sieht die Sylvia, wie sie reinfällt ins Maul. Das stimmt, ja. Aber du hast recht, eigentlich hätte man das auch mit einer Miniatur machen können. Und ich wette, man hat es auch ein paar Mal mit einer Miniatur gemacht. Ich glaube, das Loch war nicht so tief. Ich glaube, das war mehr so ein optischer Trick und unten war eine Miniatur drin. Aber sehr schöne, wenn auch ein bisschen einfache Animatronik in Anführungszeichen. Ich glaube nicht, dass es wirklich animatronisch war, sondern eher mit ein paar Leuten, die da drin waren und den so bewegt haben. Ja, ein bisschen eine ausgefallenere Version von dem, was man in der Party-Szene gesehen hat. Letzten Endes. Aber ich stehe auf sowas. Ich finde es allerdings schade, dass man nicht mehr davon gesehen hat. So ein bisschen mehr vom Körper, sondern bloß den Kopf. Fand ich auch. Ich habe noch eine geografische oder geologische Frage. Ich glaube, ich habe genau die gleiche Frage. Leg los. So, das Ganze ist ja auch, also was den Lord anbelangt, so ein bisschen antiklimaktisch, weil er ja dann letztlich eben nicht der Drachentöter ist, sondern derjenige, der an der anderen Stelle, nämlich in dieser Höhle, also es gibt ja dann irgendwo einen Berg mit einer Höhle. So, und da finden sie dann oder denken sich dann irgendwann, ah ja, das sieht ja genauso aus wie auf dem Gemälde vom hier Siegfried St. Georg, dem Drachentöter, das beim Lord im Schlafzimmer hängt. Und dann gehen sie an diese Höhle, so einmal dann so als, also diese vier, unsere vier ProtagonistInnen. Und dann am Ende geht der Lord dann. Genau. So, und dann am Ende macht der Lord dann ja noch so eine richtige Expedition in dieses Höhlensystem. Ja. Und dann kommt er aber nirgendwo an. Und also der Angus rettet dann ja quasi den Tag und die beiden Frauen. Und es wird dann aber doch irgendwie auch gesagt, dass es dann so eine unterirdische Verbindung gibt, oder? Zwischen diesen Höhlen, die eigentlich oben auf dem Berg sind, und dem dann doch irgendwie 2-3 Kilometer entfernten Landsitz von Lady Sylvia. Weil nämlich unter Lady Sylvias Landsitz ist ja dann der Lair des Weißen Wurms. Und dann wird doch auch erzählt, dass der Weiße Wurm irgendwie vor Jahrhunderten verschüttet wurde und nicht mehr rauskam. Und deswegen immer von Jungfrauenfleisch. Also es musste halt ihm immer was geopfert werden, damit er weiterlebte. Aber habe ich das richtig verstanden, dass es da eben so einen Tunnel gibt zwischen dem... Genau, die Höhlen sind miteinander verbunden. Auf dem Berg. Es ist ja auch total Banane, weil die hören ja sogar den Lord dann mal. Also da hast du ja dann teilweise die Stimmverbindung. Dann kommen sie aber aus der Höhle raus und dann sehen sie den Rauch und es ist 4-5 Kilometer entfernt. Ja. Ich habe das so verstanden, dass die in dieser Höhle irgendwie Gas einleiten in diese Gänge und deswegen der Wurm dann auf der anderen Seite hochkommt. Ja. Und gleichzeitig beschwört sie den Wurm. Richtig. Aber, und das hat mich sehr verwirrt. Es ist beides. Also der Hugh Grant sagt, der Wurm ist auf der anderen Seite rausgekommen, weil wir Gas reingeleitet haben. Und die Lady Sylvia hat den beschworen. Was jetzt hat von beiden den Wurm dort hingebracht hat, wo er tatsächlich dann zum Schluss war, halb ist ja auch wurscht. Zog sie ihn, halb sank er hin. Fraglich. Wir haben noch gar nicht über die Szene mit dem armen Pfadfinder gesprochen. Die völlig überflüssige und deswegen wahrscheinlich rein aus Lustgründen eingebaute, habe ich hinterher so gedacht. Es etabliert den Charakter von Lady Sylvia trotzdem etwas mehr. Ja, aber dem armen Kerl wird einfach bloß in den Schnippi gebissen, ja? Er wird zuvor gewaschen. Ja, damit man ihn beißen kann. Ja, aber sie sagt doch auch noch, hier, du stinkst, nachdem sie ihn aus der Wanne geholt hat, oder? Und bevor sie ihn ertränkt. Ja, aber warum eigentlich? Weil an sich sollte er dann ein Opfer oder irgendwie einen Snack für, kriegt er den, der weiße Wurm, den er noch? Ja, also das war nicht implizit, aber er ist ja ein Mann. Und ich nehme an, dass die zu opfernden Jungfrauen Frauen sind? Weiß ich nicht genau. Ja, aber sie erwähnt ja auch, also so ein richtiges Opfer muss Jungfrau sein, aber als guten Snack kann man auch verbrauchen. Nee, aber er ist doch Jungfrau. Ich weiß es ja nicht. Das wird doch irgendwie klar. Also, schon? Also ich habe das jetzt, ich glaube, wir sollen am Anfang denken, es geht ihr eigentlich nur darum, dass sie diesen jungen Mann verführen will, aber dann wird klar, nee, sie besorgt einfach nur dem weißen Wurm einen Snack. Und dann muss sie ihn ertränken, weil jemand klingelt? Okay. Ja, das macht nicht so viel Sinn, aber es macht dann insofern Sinn. Aber Spaß. Ja, es macht dann insofern Sinn, dass sie dann halt sich nochmal eine lebende Jungfrau holen muss. Ja, okay. Stimmt. Okay, dann war der Film egalitärer drauf als ich. Okay, ja. Jungfrauen, egal woher sie kommen. Wenn es Pfadfinder sind, die am Wegesrand stehen. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr lustig, dass sie dann irgendwie, ja, sind die ja im Auto und reden über die Musik und dann sagt er, ja, er steht nicht so auf Headbanging und dann fragt sie, ja, stehst du auf irgendeine Art von Banging oder so? Und dann fragt sie ihn auch, ja, machst du Musik? Ja, ich bin sehr gut in der Mundorgel, Zunker Zonka. Und dann spielt er ja Mundorgel und sie, und das fand ich mit das Witzigste an dem Film. Das ist wirklich dass er, so weil lustig. sie ist ja eine Schlange und sie muss immer direkt tanzen, wenn sie Musik hört. Das ist fand so ich auch das fand ich auch das Disney-mäßige an dem Film, ja. So, dass aber sie bricht aus in so einem Modern Dance. Das ist nicht so geil. Das ist wirklich so 1910 Stummfilm. Diese komplette Plot-Tänze, die sie dann aufführt. Unfreiwillig. Das war sehr lustig. Wie sie dann halt auch aus diesem Korb rauskommt. Wie so eine Kobra. Und dann so wirklich so durch das. Da dachte ich mir echt, die alte schläft nicht wirklich in dem Outfit, in dem Chor. Hast du was gegen den Pyjama? Wenn sie vom einen Raum in den anderen geht. Ja, genau. Und auch noch eine wunderbare Szene ist, wo sie dann auf diesem Baum sitzt. Ja. Ja. Und da kommt Eve vorbei, ja? Die Schlange im Paradies. Ja, genau, Eve, genau. Eve. Nimm den Apfel. Ja. Das hat eigentlich nur, ja. Ja, es hat noch gefehlt. Das hat noch gefehlt. Es war sowieso schon auch ziemlich offensichtlich. Sehr biblisch. Weitere schlangenspezifische Sache ist, dass sie dann Snakes and Ladders spielt. Oh ja. Und zuerst an Hugh Grant sagt, ja, Schlangen, es ist, weil ich so Angst vor Schlangen habe. Warum spielst du dann Snakes and Ladders? Konfrontationstherapie. Genau. Und im fucking Foyer sieht man dann ein paar Szenen später, sie hat im Foyer auch eine fette Kobra mit einem Mongoose. Was ich an dieser Szene, wenn Hugh Grant bei ihr zu Besuch kommt, auch so liebe, ist, dass sie absolut gar kein Mobiliar hat und er sich wie selbstverständlich mit ihr sofort vor den Kamin legt, eine Minute, nachdem sie sich kennengelernt haben. Und ich dachte so, hä? Also das dauert doch ein bisschen, bis man sich irgendwie im Pyjama vor den Kamin legt. Das ist der Hugh Grant-Effekt. Ja, und den, genau. Ja, und, den, und der Schmatzer, den er dann auch bekommt, das ist dann, warum eigentlich? Warum nicht? Klar, okay. Hätte ich auch gemacht. Hugh Grant, aber ich fand es auch super, wo sie dann, dann ja auf einmal sagt, ach, sie hatte so einen schlimmen Tag, weil der Polizist wurde ja auch von der Schlange gebissen. Ja. Und so, und dann steht sie dann ja auch so und macht so, oh, ja, so Hand an die Stirn. Und dann hält sie ihre andere Hand so hinter ihrem Rücken, so im Sinne von, komm, Sir James, und halte meine Hand. Was er dann natürlich auch macht. Ganz großartig. Da hat sie sogar so eine kleine Pause vor. Also so eine ganz kleine Pause und dann so, ah, oh, Drama. Ich glaube, das ist eine der Momente, der am meisten nach einer normalen Komödie wirkt, weniger nach einer Horrorkomödie. Auch dann so die Popkulturreferenz, als sie ihr Schlangenspiel ins Kaminfeuer wirft und dann Rosebud sagt. Was hast du gesagt? Ja, sie ist ja sowieso die ganze Zeit, sie hat ja sowieso die, also ich meine, sie ist die Obercamp-Figur in dem Film, aber sie redet auch immer so, also es ist schon irgendwie immer so ein bisschen, sie durchbricht so ein bisschen die vierte Wand, dadurch, dass sie auch ständig diese Schlangen-Jokes macht in jedem Satz. Ja. Irgendwelche Anspielungen. Ja, wie schon gesagt, wie so ein Bösewicht aus 90er-Jahre-Disney-Film. Ja, genau. Campy ohne Ende. Aber zum Ende liegen ja dann auch die anderen Charaktere zum Teil die Snake-Jokes irgendwie hin, teilweise unbewussterweise. Also ganz am Ende denke ich bloß mal dran, wenn Angus beim Lord ins Auto einsteigen soll und er sagt, Slytherin. Und da ist mir das erste Mal klar geworden, warum Slytherin Slytherin heißt. Slytherin heißt Harry Potter? Ja. Ja, wer weiß, ob J.K. Rowling das nicht tatsächlich aus dem Film hat. Okay, habt ihr noch konkrete Talking Points? Ich schätze mal, einer davon wird in den Top-Momenten bei euch auftauchen. Ja, also, ja, nein. Dann sollten wir zuerst mal noch klären, wer ist das Monster des Films? Vielleicht die Message des Films? Vielleicht das metaphorische Monster des Films? Ich glaube, der Film hat keine echte Message. Der Film... Also eine Message wäre unter der Würde dieses Films, ja, der hat höhere. Klasse, wird das zwischen den Zeilen etwas zu dazu lesen ist, was uns der Ken Russell mit seinem Schlangenfilm sagen wollte? Also, nein. Man könnte irgendwie so in Richtung Geschlechtsambiguität gehen oder so, weil dass sie Hermaphrodit ist und dass Schlangen irgendwie gleichzeitig Männer und Frauen sind oder sich mit sich selber fortpflanzen können oder diese Vorschnalldildos oder so, das ist ja so typisch irgendwie so sexuell abweichend, gefährlich, Monster und so. Aber das wäre schon sehr bemüht vielleicht. Ja, außerdem, Lady Sylvia hat ja eigentlich so diese typische Dracula-Rolle, die ja mehr maskulin ist. Und da hast du ja dann auch, dass ihre Opfer sowohl männlich als auch weiblich sind. Weil im klassischen Vampir-Sinne beißt ja der Dracula, der männliche Vampir, immer nur weibliche Opfer oder hauptsächlich. Und eben die Vampir-Damen, die Draculas Bräute beißen immer Männer. Also das hat ja der Biss, die Penetration, das ist natürlich auch immer ein mitunter sexueller Akt. Und hier unsere Lady Sylvia dreht das ja dann um, so als Dracula-eske Figur. Und die schmeißt sich ja dann an Männer wie auch an Frauen ran. Also sie hauptsächlich an Männer, aber... dadurch, wie du nicht schon sagst, mit Umschnall-Dildo und auch eine andere Sache, die man sehr seltener bei Frauen im Film sieht, mit Achselbehaarung. Ja, das ist mir auch aufgefallen, wo ich auch gedacht habe, hä, gerade sie, die so eigentlich ein haarloses Reptil ist. Das nee, aber man muss auch sagen, es sind immer noch die 80er. Und es ist Großbritannien. Ja, aus dem Grund heißt es in amerikanischen Filmen immer, oder in Amerika immer, dass Europäer sich nicht rasieren. Das ist der Film und Nena gewesen. Nee, aber das war genau mein Gedanke. Ich denke mir so, ja, generell finde ich das, also oft auch egal in welchen Film und in welchem Zeitalter die spielt. Du kannst dann einen Film machen, der in der Steinzeit spielt und alle Frauen haben glatt rasierte Achseln. Aber da der eine Moment, wo ich sage, okay, die Frau, die soll ein Reptil sein und selbst ihre Haare hat sie am Kopf, hat sie das Häubchen auf, das so nach Schlangenhaut aussehen soll. Also die offensichtlichen Haare sind verdeckt und dann siehst du eben so den Achselbusch. Und ich so, hä? Also nicht wäh, sondern hä? Warum? Warum? Stehe nicht. Da habe ich mich auch gefragt, ob das irgendwas... Vielleicht ist das ihre letzte Konzession an ihre menschliche Natur oder so. Oder Haare stehen ja dann auch, sind ja was eher Maskulines. Und bei Männern wird dann nicht hinterfragt, wenn man Achselhaare hat. Das ist halt was Normales. Bei Frauen geht das überhaupt nicht. Aber Männer, Achselbehaarung, ja klar. Und vielleicht soll ja das zu dieser geschlechtlichen Ambivalenz mit dazu zählen. Hm, vielleicht. Maybe. Vielleicht deuten wir da jetzt viel zu viele Sachen rein. Ja. Also ich fand sie so von ihrem Auftreten gar nicht so ambivalent. Also nee, also sie klar, ist der Umschnall-Dildo, aber... Sie ist die femme fatale Verführerin. Ja. Aber dann kommen halt trotzdem so die Sachen, die jetzt, ich sag mal, weniger in ein straightes Frauenbild reinpassen würden. Oder der Ken Russell hat dann einfach ein paar Fetische. Also, ja, also... Ich glaube, das erklärt es dann eher. Also, ich glaube, also so tiefgreifend, glaube ich, war es für ihn. Ne? Es führt auf jeden Fall zu Bildern, die man nicht so oft in anderen Filmen zu sehen bekommt. Und das macht es eigentlich schon mal auf seine Art und Weise besonders. Ich glaube, wir können fortfahren zu unserem Top- und Flop-Moment. Ne? Und... Markus, bestimmt doch mal du, mit was soll man anfangen? Mit den Flop oder mit den Top-Momenten? Ich überlege jetzt, also Top-Momente fallen mir sehr viele ein. Ja, fangen wir mal mit den Top-Momenten an. Okay, sehr gerne. Dann wirst du gleich beginnen. Ja, ich kann mich, also es gibt eine Menge an Top-Momenten. Gerade, also eigentlich alles, was wir eben jetzt hier schon angepriesen haben, die Traumszene von Hugh Grant, die gesamte Szene mit dem Boy Scout, der Showdown über dieser Drachengrube, wo dann der White Worm rauskommt. Mhm. Am Buffet, das mit den mit den Würmern. Ja, aber ich habe mir einen Top-Moment rausgesucht, den ich auch so überraschend und komisch fand, aber auch ein kleines bisschen verstörend, nämlich dann der arme Polizist, ja, der dann ja dann von dieser Schlange gebissen wird. Ich wollte gerade auch sagen gestochen, aber nein, er wird gebissen. Und dann hilft sie ihm und dann Schnitt und sehen, wie sie ihm irgendwie das Schienbein aussaugt. Ja. Und so das, also es wird auch überhaupt nicht erklärt, dass man irgendwie dann mit dem Mund das Gift raussaugt. Das hat natürlich dann auch die Sami, also dass das irgendwie so medizinisch angeraten ist, dass man das machen soll, wo ich gar nicht weiß, ob das stimmt. Aber man kennt ja so diese Legende. Nee? Und wenn, dann sollte man es zumindest ausspucken. Genau, das macht der Angus macht das dann ja bei der zweiten Szene. Ein Spit. Und da finde ich Glas voll. Ja. Ja. Da fand ich Glas dann ja auch wieder so ganz bewusst ambivalent, weil es sieht dann ja auch so aus, als ob er ihr das quasi das Blut raussaugt. Dabei saugt er ihr das Gift raus. Aber ja, also dieser Schnitt da von dem armen gestürzten Polizisten im Wald hinzu, jetzt sitzt er da bei ihr auf dem Kanapee und lässt sich hier quasi die Füße lutschen, das fand ich super. Das ist mein Top-Moment. Also einer der vielen Top-Momente. Ja, der Polizist ist sowieso ein ziemlich kurioser Charakter, über den wir eigentlich bisher ziemlich wenig gesprochen haben. Ja. Der hat auf jeden Fall eine große Spektrum zu spielen in diesem Film. Ja, der ist ein Spektrum, ja. Und vor allem sehr, sehr charakteristische so Blick. Erinnert mich an den NRW-Innenminister Herbert Reul. Einen ähnlichen Silberblick. Ja. Ein Charakterdarsteller, wie er im Buche steht. Absolut, ja, absolut. Es ist wahrscheinlich ein richtig cooler Dude. Es ist, das macht halt ein bisschen einen Humor des Films aus, dass du jetzt dann den etwas pummeligeren Polizisten, ne, mit ein Auge hat, das irgendwo so eins geradeaus und das andere so eher so auf 4 Uhr oder so steht. Das war auch ein Glasauge, oder? Wahrscheinlich wird es der Glasauge gewesen sein. Schwer nach Glasauge. Und der dann eben als fangzähniger Bösewicht, als fangzähniges Monster. Oder die Kontaktlinsen tatsächlich. Die sind so lustig. Kontaktlinsen, die roten von der Schlange, wenn er in der Schlangenform ist und diese eine Kontaktlinse dann auch in diese Richtung guckt. Ja, also. Während bei Vampiren wird ja eigentlich immer alles auf Topform zurückgesetzt oder so, oder umgebaut, ja, wenn die Vampire werden. Ja, kommt drauf an, aber nur meistens ja. Ja. Meistens ja. Nils, deine Top-Momente. Ich fürchte, ich bin ganz basic und sage die Flughafen. Die Flugzeugfantasie von Hugh Grant ist. Also die habe ich mir mehrfach angeguckt, weil ich einfach so absurd ist und so cool. Und dann schaltet das irgendwie plötzlich um und dann findet er sich in seinem eigenen verstörenden Albtraum und versteht nicht, warum er jetzt plötzlich sexuelle Anziehung empfindet. Und dann geht er raus und ist in der Höhle und findet die Taschenuhr und dann ist es wieder vorbei. Und das Schönste an der Szene finde ich eigentlich, dass die Tomboy-Schwester, ich weiß nicht mehr, ob es Mary oder Eve ist, im Hintergrund steht Mary. Und die ganze Zeit diese Standard-Stewardessen-Nummer abzieht mit die Maske kommt von oben runter, setzen sie es auf, er zuerst bei sich, nicht bei ihren Kindern und so weiter. Das ist so witzig. Das macht den surrealen Charakter der Szene hauptsächlich aus. Genau. Das andere ist einfach bloß horny, oder? Dass da dann noch dort steht und so den Sicherheitstanz macht, so mit, ja, darum hast du, hier sind die Ausgänge. Ja, naja, aber das sind ja dann auch noch die beiden. Genau, die Eltern sind dann auch noch da. Die betäubten Eltern, ja. Denen die auch noch, ja. Schnaps eingeflößt wird. Den ich dachte auch so, ach. Tomatensaft eingeflößt bekommen. Ja, aber in der, ich glaube schon in der Bloody Mary-Version, weil sie macht auch so einen kleinen Tabasco auf oder so. Und ich dachte auch die ganze Zeit, wenn ich das gucke, denke ich so, oh, in den 80ern fliegen war so glamourös. Irgendwie diese Strapse und man kriegt gleich den Alkohol, wenn man auf dem Platz sitzt. Die Zeitung wird gebügelt, irgendwie runtergebeugt, den Erste-Klasse-Passagieren gereicht oder so. Dieses ganze Fliegen, was überhaupt nicht mehr so existiert, was so weit weg ist von Ryanair, wie irgendwas, was man sich vorstellen kann. Das macht diese Sequenz auch so nostalgisch irgendwie. Heutzutage brauche ich einen Schuhlöffel, um auf meinen Platz im Flugzeug zu kommen. Genau. Oder ein Stück Butter, dass ich rein slithern kann. Naja, 1,96 oder? Ja. Lange Haxner. Also, ich tue mich mit meinen 1,81, 1,82 sowas schon echt hart, teilweise auf Langstreckenflüge. Die Haxen da irgendwie unterzubringen. Ja. Ekelhaft. Nicht schön, nicht schön. Philipp, wir haben ja vermutlich beide, da das noch nicht genannt wurde, gehe ich mal stark davon aus, dass wir da die gleiche Szene ansprechen werden. Ich habe noch eine, die ich zuvor sagen will. Das habe ich schon so ein bisschen gesagt, das war so der Moment, wo ich dachte, oh ja, ich bin im richtigen Film, als diese Höllenversion das erste Mal auftaucht. Und dachte so, oh ja, oh, okay. Now I'm in. Also ich hab noch einen witzigen Moment, einen Comedy-Moment, da musste ich wirklich laut lachen, als die Lady hier ihre Rede schwingt. Sie hat gerade so den Pfadfinder um die Ecke gebracht, sie schwingt ihre Rede von einem Opfer und dem mächtigen Wesen, das wieder auferstehen wird in der Unsterblichkeit und dann macht's Ding und Shit. So simpel, aber absolutes Comedy-Gold. Es baut die Stimmung auf, die hat gerade den armen Kerl umgebaut. Aufbau, Aufbau, Aufbau. Ding Dong. Toll. Einfach toll, weil auch einfach nichts mehr damit gemacht wird. Das ist dann einfach rum. Das ist egal. Es geht dann einfach weiter. Und ich glaube, das, worauf wir beide gehen, ist, ich sag nur halbe Frau. Hugh Grant, ein Zweihänder und mit einem Claymore. Das war nicht einfach irgendein Zweihänder, das war ein fucking Claymore. Und er halbiert die Trent-Mama, die als Schlangenmensch auf ihn in Zeitlupe springt, halbiert er mitten in der Luft. Und dann, was dann auch nur wirklich schön ist, das ist ja wirklich einer der, jetzt nicht wenigen, aber so, so richtig expliziten Gua-Momente. Mhm. Also da war auch noch, hätte ich dann auch noch vielleicht gerne genannt, das, wo der Polizist sein Auge verliert. Ja. Das da weißt du, das ist dann der Gag da dahinter. Er hat die ganze Zeit das eine Auge hat so komisch geschaut und dann wieder aufgespießt. Genau. Und dann ist es heraus. Ne? Ja. Hm. Hat er gar nicht gemerkt. aber diese in zwei geteilte Frau, die dann noch so schreit und zischt, und obwohl sie gerade in zwei geteilt worden ist. Also das fand ich super schön. Und du siehst da richtig schön so ein bisschen Gebärme rumlaufen. Also super schön. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, wo das war. Aber da hat so geheißen, in dem Moment wird der Film kurz zu einem Evil Dead Film. Ja, ja, ja. So die das Zeitlupe, das stimmt. Zerteilen und dann das am Boden noch zappeln. Ich musste auch an Chinese Ghost Story denken oder so. Da ist das irgendwie auch, glaube ich, so. Ich musste, nicht bei dem Moment, aber ich muss bei einigen anderen Momenten, muss ich so ein bisschen an Hammer-Filme denken. Ich habe auch gelesen, dass er das als Hommage an die Hammer-Filme gedreht hat. Also zumindest dieses Opening mit diesen Title Cards, das hätte ja auch ein Film von 1969 mit Peter Cushing sein können, so wie das am Anfang ausgesehen hat. Und dann der Tod von dem Polizisten, das hat also, ja, das war kein realistischer Gore, das war so der Gore, den man vielleicht so aus den 70ern aus einem britischen Film kennt. Ah, schmier noch ein bisschen Technikalor drauf, das passt schon. Ansonsten geht das so ein bisschen in die Richtung und dann teilweise eben mehr so die Evil Dead Richtung und dann teilweise alles Mögliche, was bunt ist. Das war's dann eigentlich zu unseren Top-Momenten, oder? Yep. Dann feuern wir mal noch die Flop-Momente durch. Gehen wir wieder die gleiche Reihenfolge. Markus. Oh. Nee, ich brauche noch ein bisschen Bedenkzeit. Markus, nee, also bei mir. Ich kann auch anfangen. Ich werde jetzt mal kontrovers. Oha. Mein Flop-Moment ist tatsächlich dieser Schlusskampf mit dem Wurm. Hm. Weil ich dieses ganze Ende total konventionell finde, irgendwie so wie es geschrieben ist und wie es passiert, irgendwie mit dem. Ich meine, das mit der Granate ist ganz lustig, aber sie säbelt irgendwie an diesem Seil und das Seil wird immer dünner und dann kommt der Schotte und dann rettet er die Damsel in Distress, die bis dahin wirklich nichts machen durfte. Immerhin wird noch eine Hand abgehangen. Ja, das Durchsägen der Hand. Okay. Durchsägen von der Hand aber genauso lang wie von dem Seil. Also. Genau, dieser Ablauf der Handlung am Ende finde ich vor allem deswegen besonders konventionell, weil davor halt alles so unkonventionell war. Es ist, ich finde, diese Scooby-Doo-Bande rennt in dieser Hülle rum, man weiß nicht warum, irgendwie die einen machen dies, die anderen machen das. Es ist alles so, irgendjemand hat eine Eingebung, ja genau so ist es, dann erfinden sie diese Falle mit der Schlangenmusik, für die dann die Schallplatte geholt werden muss. Es ist mega absurd und es funktioniert auch gar nicht richtig. Und am Ende ist es dann aber wirklich wie so ein, da hast du so ein Big Bad oder weiß ich nicht, du hast so einen Gegner, der dann aber nochmal den Endgegner beschwört und dann, wie gesagt, die Damsel in Distress und den Schotten, der dann, ja, unerwartet tatsächlich der nicht ganz der Held, aus dem man jetzt gedacht hätte, dass der das am Ende ist. Aber eigentlich dann schon? Ja, ich finde es da ein bisschen, genau, eigentlich dann also schon. Es ist nicht der, den man erwartet hätte, aber es ist jetzt auch keine gigantische Überraschung, dass es ist. Ja. Genau. Also wenn es jetzt die Schwester gewesen wäre, die am Ende den Day rettet, dann wäre ich weitaus erstaunt. Hm. Ja, also ich kann mir da höchstens vorstellen, dass das eben eine satirische Version eines konventionellen Endes hätte sein sollen. Hm. Aber ich verstehe. Das könnte man an einer Stelle festmachen, weil die Priesterin ja dann irgendwann sagt, okay, ja. Genug jetzt hier mit den Kulthandlungen, der Wurm muss jetzt kommen. Jetzt hier Butter bei die Fische, das dauert ja alles viel zu lang. Da hatte ich tatsächlich so einen ganz kleinen, so, okay, vielleicht ist es ironisch gemeint. Das und dass der Hugh Grant irgendwie komplett nutzlos irgendwo in der Höhle rumläuft. Aber kann ich absolut nachvollziehen. Also würde ich jetzt so nicht als meinen Flop-Moment nennen, aber es stimmt schon, dass da eigentlich noch so ein gewisser, noch so ein cleverer zusätzlicher Twist in die Richtung noch gefehlt hätte. Also der hätte es zumindest prägnanter gemacht, das Ende. Aber ich glaube... Das Antitoxin, aber das ist ja dann so ein relativ unklarer... Genau, also das ist halt dann... Ich würde sagen, das ist gewollt dämlich. So wie ein alter Karlauer. Ja, oder so. Das fehlt bloß noch, dass er so in die Kamera guckt, so... Dü-dü-dü-dü. Wow, wow, wow. Ja. Let's have a bite, ja. Philipp, was würdest du als deinen Flop-Moment erküren? Bin ich schon dran? Wenn der Nils nichts mehr hat? Ja. Wir haben es ganz am Anfang mal angesprochen. Und ich habe das schon ein, zwei Mal gehabt, dass mir sowas massiv auf den Sack geht. die Stimme der Schauspielerin von Eve, also ohne Mist, ist dieses Rumgequäke. Das kann ich mir nicht lange geben. Und ich dachte mir jedes Mal, wenn sie irgendwas gesagt hat, ach komm, sei ruhig. Lass die anderen wieder reden. Deren Gebärdensprache. Witzigerweise war der Charakter trotzdem, das habt ihr auch schon gesagt, nicht unsympathisch. Ja. Ich konnte ihr nur ihre Stimme nicht ja, und das ist skurril, weil also es gab so ein, zwei Momente, auch das Ende, das hätte gerne, also muss ich nie es voll zustimmen, gerne skurriler sein dürfen. Ich finde, zwischendurch war es dann mit dem Skurrilsein dann auch so weit, dass ich dann von der Handlung auch nicht mehr so die Sprünge drin, wo ich mir dachte, was zum Beispiel, die hätten auch irgendwie mal dann sagen können, was mit dem Vater passiert ist dann noch, also das hätte mich dann auch interessiert. Der war nur dass dann auf einmal die Mutter da sitzt und irgendwelche Schlangenfrau-Pornos anguckt, das passt in Skurrile, aber da dachte ich mir auch noch, was? Aber wirklich, wenn ich jetzt Flop-Moment sagen muss, dann stimme. Das ging mir voll auf den Piss. Auch skurril. Ne? Die arme Sammy Davis, vielleicht das nächste Mal den Film in der deutschen Synchro angucken. Dann, oh Gott, das ist bestimmt auch. Dann würdest du mal vielleicht verstehen, was sie ja sagen, die ganzen Leute. Oh, ja. Welcher Dialekt wird genommen, um das Schottisch zu... 100%ig beide schon. Hätte es sein sollen, aber die sprechen alle Hochdeutsch. Ich habe bei der Synchro immer ein bisschen hin und her geschalten. Ach so. Also ich dann dachte, okay, was haben die gesagt? Da bin ich dann nicht auf die Untertitel gegangen, sondern bin dann auf die deutsche Synchro gegangen. Weil das ist was, das mich immer nervt, wenn ich einen Film auf Englisch anschaue und ich schalte die Untertitel an und es... die Untertitel sagen was anderes wie die Synchronfassung. Also auch bei den deutschen, also ist es öfters bei den deutschen Untertitel so, dass dann die deutsche Synchro und das Vertonungsbuch und das Untertitelbuch unterschiedlich sind. Ja, ja. Weil dann vermutlich bei der Synchroarbeit nochmal ein bisschen umgewurschtelt wird, damit das ein bisschen besser an die Lippenbewegungen ranpasst oder so. Aber das ist. Macht eins von beiden. Okay. Das ist dann mal das durchbricht auf jeden Fall wirklich die vierte Wand immer, ne? Dann eine witzige Frage. Also in meinem Kopf ist es witzig. Welche Dialekte sollten eurer Meinung nach jeweils für die kompletten unterschiedlichen Dialekte in der deutschen Synchro angewandt werden? Also beim schottischen Kauderwelsch wäre es eigentlich, da wenn dann irgendwie platt oder bayerisch ist, eigentlich platt. Das einzig passende. Also ist halt. Geografisch wäre es platt, aber ich glaube, rein kulturell passt schottisch eher zu den Bayern, würde ich sagen. Weißt du, die immer... Ja, und auch phonetisch, also da hast du unser... Und das Britische? Also das Englische? Posch? Hamburgisch. Hamburgerisch? So posch ist platt. Ja, so dieses Hamburg... So dieses Überbetonte. Dieses Feine. Ja, und dass man so genau, das Feine, dieses Hochnäsige. Ach, ich das Wort nicht. Hochnäsige, danke. Ja, dann können unsere Trench-Western, die können dann aus Schwaben kommen und der Polizist aus Sachsen. Schwaben bei den Trench-Western passt wie Arsch auf einmal. Also wenn die dann auf Schwäb, oh Gott, das will ich nicht. Die haben da die Kur gescht. In ihrer kleinen Hütte. Oh, ich gehe zurück, die Kur gescht. Sehr schön. Ein Stück Kaffee schon mal. Oh Also die Neuvertonung von Lair of the White Worm steht. Ja. mit Ton hat übrigens auch mein Flop-Moment zu tun. Ich habe nichts per se gegen Dudelsäcke. Gibt sogar ein paar Lieder, die ich mag, wo Dudelsäcke mit zum Einsatz kommen. Aber das war mir ein bisschen zu viel Dudelsack. Ich hatte einen Ohrwurm von diesem Stück. Es wird auch nie ethnologisch hergeleitet, wieso das genauso gut funktioniert wie diese eine Platte mit der indischen Flötenmusik. Ja, es ist doch, aber muss. War doch im Voraus schon klar, dass sie ja auch auf die Mundharmonika anspringt. Also alles. Jegliche alles, was du. Aber warum dann diese komplizierte Rekonstruktion dieser einen Platte, die da jetzt vom Dach wahrscheinlich, weil das am besten funktioniert. Nicht alles, was dudelt, sondern alles, was bläst. Genau. Bei der Dudelsack-Szene, da muss ich auch sagen, da hat es mich aufgeregt, sobald ihm die Luft ausgegangen ist, ist der Dudelsack auch, blöd gesagt, ausgegangen, in Anführungszeichen. Also und ja, eben. Also da kann er ruhig noch eine halbe Minute oder so ein bisschen Puste wiederholen und ein bisschen rumdrücken auf dem Ding. Das ist die Sackfunktion vom Dudelsack. Das ist die Sackfunktion. Da hängt nicht ohne Grund eine fucking Magen dran. Dieser unheimliche Druck. Die Sackfunktion. Der Lag quasi. Ja, du hast ja da einen Luftsack. Das ist ja, also ja, echt jetzt. Genau. Ja. Also für mich etwas too much Dudelsack. Too much Bagpipes. Markus, ist dir inzwischen... Ja, mir sind noch... Ja, nicht wirklich Flop-Momente, aber mir sind zwei Sachen noch eingefallen. Und eine hat auch mit dem Akustiksinn zu tun. Mhm. Ich war ein bisschen irritiert über die Angewohnheit, die es anscheinend in den 80er Jahren noch gab, Leute aus dem Haus zu hupen. Ah. Ja, es kommt zweimal in dem Film vor. So. Ja. Einmal wird eine der oder beide Schwestern werden irgendwie aus dem Haus. Machst du das nicht so? In Köln kommen da ja gleich 50 Leute aus dem Haus. In der Kölner Innenstadt mit dem Auto rumfahren. Es geht unter. Das funktioniert natürlich auch nur in so kleinen Fleckchen. Ne? Ja, und das andere, das hat mich ja vor allen Dingen bei der Erstsichtung genervt. Also beim ersten Schauen habe ich zuerst gedacht, das ist irgendwie, das hatte ich eben ja schon gesagt, die graben da ein Fossil aus, irgendwie aus dem keine Ahnung, Paläogen. Aber nee, das wurde dann ja erklärt. Aber wie utterly convenient, dass ausgerechnet im Hof, also quasi im Garten, in der Einfahrt dieses, wie heißt das, Mercy Inns oder so, wo die da sind, genau. Ausgerechnet da findet Angus dann diesen Kopf oder diesen Schädel. Ich meine, vielleicht war es auch umgekehrt und er ist da zum Ausgraben hin und dann hat er gedacht, ja, dann kann ich auch direkt vor Ort übernachten. Man weiß es alles nicht so genau, aber das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Vielleicht liegen da auch einfach 50 bis 100 von diesen Schädeln und er ist einfach nur bis vor die Tür. Genau, weil er gedacht hat, ich als Archäologe, auch wenn ich jetzt hier Urlaub mache, ohne Graben geht's nicht. Ich habe immer meinen Klappspaten dabei und sobald ich irgendwie ein Stück Erde sehe, muss ich da rein. Da können wir mal an Pierre fragen, ob da so das in der Natur des Archäologen bei ihm so ist. Ja. Muss graben. Ja. Wie so Burg bauen. So ein Archäologe denken. Oh, Erde. Ja, vor dem her, ich bin ja gerade dabei, dass ich bei mir Garten und so das alles anlege. Und da kann ich euch zu 100% sagen, als dieses Inn gebaut wurde, sind sie schon auf das ganze Zeug gestoßen. Aber die haben sich gedacht, du, da kippen wir wieder zu. weil wenn das irgendwann kommt mein Archäologe vorbei. Nee, wenn da irgendeiner kommt, gibt es Baustopp bei uns, bis dass die Archäologen fertig sind. Da kippt man zu, machen wir das Haus 5 Meter weiter darüber. Da einfach Humus drüber lassen, passt, nicht mehr anfassen. Und das haben die Kinder nicht gewusst und die haben dann jetzt so an den Archäologen da rum im Garten rumstochen lassen. Die kriegen den Garten nie wieder zurück. Ja. Okay, ich glaube, das wäre es dann soweit mit den Top- und Flop-Momenten von uns. Philipp, wie fahren wir da normalerweise fort? Daumen-Rating. Ah, stimmt, da war unsere was. Patentiertes Daumen-Rating. Unsere wertungslose Wertung zum Film, mit der wir einfach wiedergeben, wie uns persönlich der Film gefallen hat, wie viel Spaß wir da hatten. Da geht es zu einer Bestwertung, dann nehmen wir beide Daumen und strecken die nach oben für einen absoluten Spitzenfilm. Eine gute Wertung ist ein Daumen nach oben, unsere Mittelwertung ein Daumen hoch, ein Daumen runter, alleinstehend ist dann eher so, nicht so unser Bier, und zwei Daumen runter ist Bud Light. ich würde mal sagen, wir fangen bei Markus an. Der hat so als erstes schon so gezuckt in die Richtung. Ja, hier so zwei kleine weiße Würmer, die nach oben zucken. So. Du hast zwei kleine weiße Würmer? Ja, also Markus, zwei Daumen nach oben. Du hast ja sowieso schon schwer getan, irgendwelche Flop-Momente zu finden. Ja, doch, ich hatte sehr viel Spaß bei dem Film und auch beim zweiten Mal wieder. Nils, wirst du dann weiterfahren? Ja, ich würde einen Daumen geben. Ich finde ihn auch großartig, aber er hat hier und da Längen oder eben verstörende Momente. Die nicht immer toll sind. Ja. In dem Sinne würde ich mich dem Nils anschließen. Tatsächlich würde ich aber eben sagen, dass gerade die verstörenden Momente, das sind mein Daumen, herrlich, skurril, herrlich, exzentrisch. Das gefällt mir, wenn da mal sich was gewagt wird, inszenatorisch und das schlüpfrig Witzige ist dann so ein kleines Sahnehäubchen obendrauf. So wirklich zu den Lieblingsfilmen reicht es für mich da nicht. Da ist er dann trotzdem etwas zu sperrig. Oder da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr vom Gag und mehr vom Gore vielleicht auf die Pauke hauen müssen. Oder ein bisschen mehr weißer Wurm zeigen. Das hätte vielleicht für mich noch für den zweiten Daumen dann genannt. Und ansonsten ein empfehlenswerter Film. Philipp. Ich schließe mich da dem einen Daumen nach oben auch an. Viel mehr kann ich da jetzt auch nicht dazu sagen. Was für mich so den zweiten Daumen am meisten, bös gesagt, verhindert, ist dann doch, dass der Film teilweise ein bisschen zerfahren wirkt. Also da greifen nicht alle Zahnräder so reibungslos ineinander, dass es dann so ein Anschauerlebnis ist, wo du durchgehend voll auf der Spannung bist. Und es hat viele schöne Szenen. Es ist dann eine Anhäufung von vielen schönen Szenen, aber die greifen nicht so hundertprozentig ineinander. Ja, es sind viele Top-Momente, aber die stehen dann eher so für sich und so. Genau. Der Film ist nicht mehr als die Summe seiner Teile, sondern ist hauptsächlich die Summe seiner Teile. Zumindest für mich. Von meinem Gefühl, blase ich da ins Gleiche rein. Phrasing. aber ja, also auf jeden Fall trotzdem spaßiger Streifen. Also da, wenn man da ein, zwei Bierchen dazu trinkt und vielleicht mit seinen Jungs dabei zusammensitzt, glaube ich, kann man da erst recht eine Gaudi haben. Spaßiger Streifen. Gut, dann wäre das soweit für unsere Review. Und Philipp, du hast gesagt, wenn man mit den Jungs zusammenhockt oder so und den Film ansieht. Ich habe eine Community-Frage, die geht dann in eine ähnliche Richtung, das zusammen ansieht, weil das ist vielleicht ein Film, den man mit so Freunden ansieht, vielleicht Cineasten oder so, die sich etwas aufgeschlossener gegenüber solchen Filmmacharten sehen. Aber was ist, wenn man mit jemandem den Film ansieht, der jetzt nicht so aufgeschlossen gegenüber exzentrischen Filmen ist. Meine Frage heißt, nennt mir einen Film, den ihr mögt, bei dem ihr aber nicht wollt, dass eure Eltern unangekündigt ins Zimmer kommen, während ihr den anschaut. Da wäre dieser hier auf jeden Fall einer. So. Aus, genau aus dem Grund. Das war so die, das habe ich so an Philipp im Vorab gesagt, wenn wir so den Film anschauen. Da habe ich gesagt, ja, es ist jetzt, um nichts vorwegzunehmen, aber den solltest du vielleicht nicht anschauen, wenn du gerade bei Besuch bei deinen Eltern bist. Auf ja. dem Handy in der Bahn. Ja, genau, aber es war exakt die Situation, als ich gestern von der Arbeit nach Hause gefahren bin, habe ich den Film weitergeguckt auf dem Handy. Und da war gerade diese Szene, wo Eve vor der Lady da steht. Die haben wir übrigens auch überhaupt nicht drüber gesprochen, wie die Lady dann in diesem Solarium da liegt. Oh ja, das habe ich auch nicht versenkt. Ja, und dann steht sie, also liegt sie dann ja so vor Eve und hat dann gerade mit dem Dildo das die Jungfräulichkeit überprüft, sagen wir es mal so. Ertastet. Und das war die Szene, die ich gerade dann anmachte, als ich in der Bahn saß und dachte, oh, jetzt sollte aber keiner rübergucken. Ich habe auch Teile des Films im Zug geguckt, aber es saß niemand neben mir. Ja, beim Zug und in der Bahn oder so muss man aufpassen, weil dann instinktiv dreht man sich ja dann so Richtung Fenster. Aber wenn es dann dunkel draußen ist, dann können alle außenrum die Spiegelung sehen. Das ist ein wertvoller Hinweis. Das ist bitte, mir auch bitte, schon ja. aufgefallen. Okay, habt ihr, fällt ja. euch da ein Film ein, ich sag mal, abgesehen von Der Biss der Schlangenfrau? Ich dachte gerade so, vielleicht Filme, die man nicht unbedingt beim ersten Date guckt oder so. Ich glaube, das geht auch in eine ähnliche Richtung. Ja. ich liebe zum Beispiel die Rocky Horror Show sehr, aber das ist auch ein... Da war ich witzigerweise mit meinen Eltern im Musical. Ja. Ich fand's super. Ist auch super, ja. Leute, die da ins Musical gehen, wissen ja auch ungefähr, worauf sie sich einlassen. Aber wenn Leute jetzt das erste Mal die Rocky Horror Show sehen, ich weiß nur, wir haben die, also das war ganz lustig, ich war im Knabenchor und wir hatten, während wir im Stimmbruch waren, hatten wir etwas, das nannte sich Mutantenkurs. Da waren wir also Mutanten, weil wir gerade okay. von der einen Stimme in die andere mutierten. Und in der Zeit hatten wir musiktheoretischen Unterricht, weil haben so zwei Brüder gemacht, die dann für die Leute da, damit man dem Chor nicht verloren geht sozusagen, war man in der Zeit musiktheoretisch beschäftigt. Und der eine Typ, der das gemacht hat, der war ziemlich cool und der hat mit uns die Rocky Horror Show durchgesprochen. Also auch so alle möglichen Ambivalenzen, die da so dranhängen. Und dann sind wir zu ihm nach Hause und haben dieses Ding angeguckt. Und wir waren halt alle 17 oder so und haben das erste Mal die Rocky Horror Show gesehen. Und es war schon ein bisschen so weird, das irgendwie mit den anderen Leuten und diesen älteren... Ja, schon, auf jeden Fall, genau. Also da kann man, wenn man nicht ganz vorbereitet ist auf das, was da passiert, schon sehr überrascht sein. Ich habe da jetzt einen Film, der vielleicht bei mir so ein kleines Jugendtrauma auch hat. Das ist jetzt doch deine Erzählung, ist wenn es gekommen. Eyes Wide Shut. deswegen, weil ich noch weiß, ich glaube, er ist auf Kabel 1 gelaufen. Und ich war definitiv zu jung. Also ich habe mir ganz gern, also wir hatten so einen VHS-Rekorder und so, den konnte man schon programmieren, also so frühe 2000er, dementsprechend der Shit. Und ich habe mir da mal ganz gern irgendwelche Filme aufgenommen, damit ich die später noch anschauen kann und so. Und da habe ich dann so Tom Cruise, dachte mir, oh geil, Mission Impossible, den mochte ich ja, schauen wir mal rein. Ganz anderes Genre. Da dachte ich mir, okay. Ja, stell dir vor, du bist Hugh Grant-Fan. Und machst das Gleiche mit dem Film. Okay, ich habe mir auch eingedacht und ich würde da einen Film nehmen, den wir schon bei uns im Podcast-Programm hatten. Ne? Und das wäre Frankenhooker. Oh, scheiße, stimmt, den habe ich gar nicht. Ja, gerade eben, weil wenn man den nur so aus dem Augenwinkel kurz sieht, meint man halt, dass das theoretisch ein billiger Porno sein könnte, oder so eine Porno-Parodie auf eine Frankenstein-Story, dass es aber tatsächlich einfach eine Komödie ist, die halt eben diesen schlüpfrigen Anteil hat. ganz kleiner schlüpfriger Anteil. Etwas. Aber trotzdem in erster Linie witzig ist. Das wird wahrscheinlich an einen verloren gehen, ja. Von dem her würde ich den nennen. Markus, hast du noch einen? Nee, aber ich dachte, also ich, ja, jein, ich dachte spontan die ganze Zeit an The Thing, weil der ja auch so Den habe ich zum ersten Mal auch mit meinem Papa angeschaut. Also, weil der ja so... Da war ich auch viel zu jung. ...eklig ist und so unglaublich, dass man eigentlich nicht glaubt, was sehe ich da? Und wenn ich denke, wenn meine Mutter da mal reingekommen wäre, die wäre echt rückwärts wieder raus. Also, bei mir ist es mehr so darum gegangen, dass ich mich vielleicht irgendwie geschämt hätte. Bei dir geht es mehr so darum, dass du dir Sorgen um deine Mutter gemacht hast. um das seelische Wohl deiner Mutter, wenn sie das Ding sieht. Ja, oder Sorgen darum, dass sie sich dann Sorgen um mich macht. Ich weiß, wenn meine Mom The Thing anschauen würde, würde wahrscheinlich sie komplett auf Tilt schalten. Das ist schon, da muss ein Film bloß leicht gruselig sein. Da ist sie dann schon... Mhm. Ich find's jetzt aber auch schön, dass da jeder so seine eigene Interpretation hat. Ich dachte mir dann eigentlich so, wenn du jetzt mit keinem, weil ich halt irgendwie so, dass wenn man als junger Kerl dann irgendwie da sitzt und dann sind da gerade hinten am Bildschirm und dann kommen die Eltern rein, ist es so. Und jetzt kommt mir eben der nächste Film, jetzt habe ich vielleicht noch einen Punkt, muss ich noch reinwerfen, den habe ich auch zu jung gesehen und da fällt mir gerade auf, dass ich viele Filme angeschaut habe, als ich vielleicht ein bisschen zu jung natürlich war. Basic Instinct. Oh. Wir wissen alle, welche Szene. Aber egal. Die ist aber recht kurz. Also die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass in genau dem Moment ja, dann hinter uns. Ja, aber stell dir vor, wenn. Ne? Aber also. Meine Eltern hatten den übrigens auf Video. 9,5 Wochen und Basic Instinct standen direkt nebeneinander im Videoregal. Ja, ich habe mal gelesen, dass bei Basic Instinct damals die VHS-Kassetten, dass sie da ein Problem gehabt haben bei den Videoverleih. Weil wenn du immer an der gleichen Stelle zurückspulst. Weil wenn du immer die gleiche Stelle pausierst oder zurückspulst, das macht halt das Band mit der Zeit kaputt. Wird die dünner. Und dass die halt, bös gesagt, an der Stelle etwas ausgeleiert sind. Die ist immer genau bei 43,8 Meter gerissen. jede Kassette reißt bei 43 Meter. Wenn der Videoverleih den bestellt hat, haben die dann immer quasi so ein kleines Streifen Magnetband so noch mitbekommen, so 2, 3, was sie dann immer so austauschen haben können. Also ja, wissen wir schon. Oder stimmt. An der Stelle extra verstellen. Hier die abschneiden, ja. Cut. Genau. Titan. Und der Nächste, Titan, der dann den ausleihen will, wollen sie nicht einfach einen Porno ausleihen? Das ist ja was anderes. Das ist ja... Ja, natürlich. Weißt du schon. Wir wollen den Film schauen. I watch it for the plot, ja. Okay. Werte Zuhörerschaft, was ist ein Film, den ihr mögt, aber bei dem ihr möglichst verhindern wollt, dass eure Eltern zur Tür reinstürmen, während ihr den Film anguckt? Schreibt es uns in die Kommentarfunktion der Podcast-Plattform, auf die ihr uns hört, oder sollte die keine Kommentarfunktion haben, hey, wir haben Social-Media-Auftritte, die findet ihr in den Shownotes in unserem Linktree. Und würde ich auch noch meine Wettpflicht, dass ich das Outro sprechen muss, noch einlösen, das ist ja was, das ich sonst nie mache. Aus dem Grund ist das jetzt ein bisschen so holprig. Danke an Nils und an Markus, dass ihr da wart. Mit uns diesen wunderbaren vielen Dank an Film euch gesprochen hat. Hat wieder Spaß gemacht. Ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank. Wollt ihr vielleicht noch sagen, wo man euch finden kann? Ihr habt ja schon gesagt, was ihr so aufnehmt, aber... Ja, hört bei Futur 2 mal rein. Und im E&U-Gespräch, genau. Da sind Nils und ich auch des Öfteren zu hören, auch jetzt in der kommenden Folge. Oha. Beziehungsweise wird die ja schon draußen sein, wenn diese Folge draußen ist wahrscheinlich. Und um was geht's dann? Im weitesten Sinne um Musik, okay. Sagen wir mal so. Das hast du jetzt aber schön nebulös. Spannend. Und Tanz. Auch um Tanz. Und Tanz. Ja. Auch um Tanz. Also, hört da rein, schaut bei den beiden vorbei. Oder habt ihr noch was ihr sonst noch, Projekte, die ihr sonst noch pluggen wollt? Nee, aber ich bin gespannt, mit welchem Film wir hier das nächste Mal zu vier zusammenkommen. Können wir dann im Nachgang noch miteinander sprechen? Ich glaube, gibt's genügend Ideen. das nächste Mal, leider ohne euch, aber mit dem Philipp noch, werden wir im November unseren Godzilla-Monat einleiten. 70-jährige von unseren Lieblings-nukularen Dinosaurier steht an und da besprechen wir Return of Godzilla von 1984. Das war aber damals der 30-jährige Jubiläumsfilm und der Beginn der sogenannten Heisei-Staffel, quasi das Soft-Reboot der Godzilla-Reihe, das erste Reboot der Godzilla-Reihe, der alle Filme bis auf den von 1954 ignoriert und dann quasi eine neue Handlung beginnt. Um das soll es das nächste Mal gehen. Ansonsten nächsten Monat Godzilla-Filme en masse. Da freue ich mich natürlich sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und mit den Worten, glaube ich, können wir nochmal Tschüss sagen und danke fürs Zuhören und danke tschüss. An unsere Gäste fürs Dasein. Servus. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war's, ne? 2 Stunden. Habt ihr gar keinen Hashtag für den Godzilla-Monat? Ihr habt doch immer so lustige Hashtags. Ja, mir ist noch keiner eingefallen. Ich weiß nicht, einfach bloß Godzilla 70 oder irgendwie sowas ist ein bisschen langweilig. Und ich will natürlich einerseits ein bisschen davon profitieren, dass wahrscheinlich... Dass Leute danach suchen. Dass Leute danach suchen. Und andererseits will ich natürlich auch irgendwas... Ich hole mir schon irgendwie so ein radioaktiver Rentner oder sowas. Andererseits... Da bräuchte ich vielleicht noch ein drittes Wort mit R, damit wir schöne Alliteration noch machen können. Radioaktives Rentner-Reptil. Rüstige radioaktive. Rentner-Reptil ist auch gut, ja. Irgendwie sowas in die Richtung. Oder 70 Jahre nukulares Haar, ich weiß nicht. So stand 70 Jahre nukular. 70 Jahre nukular. 70 Jahre Nukular finde ich super. Ja, das ist wirklich schön. Okay. Siehst du, ich glaube, wir haben einen Hashtag.